Dropkick Drama 160. Super Dropkick Drama immer noch. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da heute, wirklich wie. Und ja, hallo Thomas. Wer spricht da bitte? Ja, ich, ne? Also ich. Läuft die Aufnahme? Ja, ja, ja. Achso, Bonjour Armbanduhr. Ja, das kommt eigentlich erst zum Schluss kommt ja was anderes. Ja, schön, dass du das auch mal wieder sagst. Aber was anderes, aber ich habe jetzt zum Schluss was ganz Besonderes vor. Ja, das glaube ich dir natürlich sofort. Ich habe ein Main Event. Ja, ich auch. Was der Main Event diese Sendung ist. Der Main Event ist war was Series Tipp spielen? Was ich vorbereitet habe. Ja, bitte sag mir. Ich habe vorbereitet den Witz der Woche. Oha, ich hoffe, es ist nicht wieder der Elefantenwitz. Nein, es ist ein. Obwohl, der ist auch super. Nein, aber es ist ein hervorragender Witz. Bist du noch da? Achso, und ich bin kurz eingenickt. Ja, natürlich, ich bin noch da. Du musst den jetzt rechtzeitig immer während der Sendung zwischendurch ankündigen, so wie bei Raw, wo dann immer dieses Zwischenbild, das Bild wird jetzt schwierig. Aber dann musst du immer sagen, und in dieser Sendung kommt noch. Der Witz der Woche. Ja, und bei der aktuellen Raw wackelte dann dieses komische Raw-Logo dann immer noch so ganz komisch. Ja, das ist ja, du kannst natürlich ein bisschen mit der Stimme wackeln. Ich könnte hier mal ein bisschen am Tisch rütteln, das könnte man auch machen. Das könnte man dann so vom Ton her, würde man das hören, ich mach das mal. So, das ist, wenn ich hier am Tisch rüttel. Ja, das ist schon mal gut. Ja, das ist super, ne? Das machen wir. Also ich habe keine Mühen und Kosten gescheut. Ich habe diesen Witz mit Bedacht ausgewählt und bei der Arbeit auch angetestet und der ist auf positive Resonanz gestoßen. Da muss ich ja direkt mal fragen, ist der Elefantenwitz auch auf positive Resonanz bei deinen Arbeitskollegen gestoßen? Den habe ich damals nicht getestet. Das ist wahrscheinlich gut so. Ich finde den super, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, das ist das mit dem Kühlschrank, ne? Ja, den finde ich super, den können wir eigentlich normal erzählen. Aber heute habe ich einen anderen Witz dabei. Ein sehr, sehr kurzen Witz, aber ein sehr, sehr guten Witz, wie ich finde. So, jetzt bin ich für die ganze Sendung schon total aufgeregt auf Thomas Witz. Du müsstest mich am Ende der Sendung, ist ja quasi auch das Ende der Woche, müsstest du mich daran erinnern, dass ich ihn noch wirklich erzähle. Nicht, dass ich den vor lauter Ärger über langweilige, dreistündige Wortsendungen... Nee, die war nicht langweilig. Ich würde mir das mal notieren. Thomas Witz. Super. So, liegt hier direkt. Kann man also ich lege Wert darauf, Witz der Woche. Nee, das schreibe ich nicht. Das ist groß. Ich habe hier nur so kleine Zellen. Aber es ist der Witz der Woche. Ja. Ist ja nicht einfach nur irgendwie ein Witz. Das ist ja der Witz der Woche. Ich bin mir da nicht so sicher. Also der Elefantenwitz war sehr gewöhnungsbedürftig. So, ich fand den super. Ja. Letzte Woche hatte ich ja hier Besuch in Hannover. Ja, letzte Woche war dein Konzertwochenende, da warst du ja beschäftigt, das hatte ich ja schon verlauten lassen im Dropkick Drama Universe. Hast du da auch irgendwelche Rückmeldungen gehört von meinem Besucher? Ich habe. Das war ja, glaube ich, ein Kontrollbesuch, um zu prüfen, ob die Wohnung geputzt ist. Ja, bei dir sicherlich. könnte man von ausgehen. Also bei mir ist auch geputzt, da ist kein Kontrollgang nötig. Das mit dem Putzen ist nicht so immer so ideal, aber dafür ist bei mir mal aufgeräumt. Im Gegensatz zu dir. Ja, das stimmt. Putzen ist auch nicht so. Putzen ist auch nicht so ideal, aber aufgeräumt ist ja auch. Also ich habe eine Ordnung hier drin. Ja, ich habe eine Ordnung, die jeder, auch wenn er sozusagen die Ordnung nicht selber hergestellt hat, auch erkennt. Ja, da sehe ich eigentlich keinen Grund zu, weil in meinen Sachen soll eh kein anderer rumwühlen, also dementsprechend ist es in Ordnung für mich. Und es sollte auch reichen. Ja, ich habe eine bessere Ordnung. Das ist auch schön. Aber ich habe auch weniger Sachen. Ich bin ja immer jemand, der gerne entrumpelt. Ja, ich verkaufe auch sehr viel gerne. So, jetzt muss man auf jeden Fall mal festhalten, wenn irgendwie... Hast du denn Rückmeldung bekommen von dem Kontrollbesuch? Ja, ich wollte gerade mal zu deinem Kontrollgang feststellen, wir müssen das gerade mal festhalten, wenn bei Thomas ein Dieb einsteigt, der weiß direkt, wo alles ist. Ja, das ist in Ordnung, aber ich sag auch immer so, es gibt ja wenig zu holen bei mir. Also ich habe keinen teuren Fernseher, ich habe eigentlich nur so ein kleines tragbares Ding. Naja, du hast ja einen Mac, ich glaube so einen Mac, den würde man gerne mal mitnehmen. das Einzige, aber den verwende ich ja kaum noch. Ich habe ja jetzt, ich hatte mir danach ja noch so ein HP-Notebook gekauft und der Mac ist ja jetzt auch schon, weiß ich gar nicht, 3,5 Jahre alt oder so. Und eigentlich benutze ich im Moment das HP-Notebook hauptsächlich. Naja, ich denke, die kann man alle ganz gut nehmen. Also der Mac, glaube ich, der ist heute gar nicht, ich vermute, dass der war, als ich ihn vor 3,5 Jahren gekauft habe, sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, der kostet auch nicht mehr furchtbar viel. Ich habe damals mal, als ich noch Fernseher und so habe, hatte ich mal überlegt, ob ich eine Einbruchsversicherung abschließen sollte, aber da war das einzig Wertvolle dieser schwere Fernseher. Und da habe ich gesagt, nee, also wenn die Einbrecher wirklich diesen schweren Fernseher von hier ganz oben, ich wohne nicht im untersten Geschoss, darunter schleppen, dann haben sie sich das auch verdient. Und da habe ich gesagt, ach, da brauchen wir keine Versicherung, so teuer ist es auch nicht. Also so viel Sachwert habe ich nicht, da ist nicht so furchtbar zu tun. Jetzt bin ich gerade so am Überlegen, in welchem Stock du eigentlich wohnst. Ich kann mich noch an die alten Mirko und Thomas Detektivfolgen erinnern. Da habe ich ja mal irgendeinen Stock gesagt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das auch wirklich der richtige war. Das kommt immer darauf an, wie man das Erdgeschoss zählt. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also manchmal wird ja... Ich meine, mich daran erinnern zu können, vom vierten Stock geredet zu haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist aber falsch. Okay. Achte? Es ist so ungefähr das 12. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich will ja nicht hier, dass der Stalker zu mir nach Hause kommt. Deshalb sagen wir mal einfach, es ist das 12. Stockwerk. Ja, 12. Stockwerk und Thomas wohnt in... Ich in Hannover wohne, das wissen die Leute, aber schade. Das ist auch nicht so schlimm, wenn man das weiß. Hannover ist groß genug, da gibt es auch genug Leute, die Thomas heißen. Das wird man nicht so schnell erkennen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade ein anderes kleines Dorf auswählen. Aber. Nee, das wäre, glaube ich, zu auffällig. Das würden die Leute schnell rausfinden, weil ich ja öfter auch schon mal Hannover 96 hier erwähnt habe. Was jetzt aber an diesem Wochenende nicht so erfreulich ist. Nee, ich habe da auch ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas gelesen, von wegen mein Spiel wurde abgesagt, weil der Schiedsrichter sich irgendwie Selbstmordversuch begangen hat. Ja, aber. Köln gegen Mainz war das. Ja, das kann wohl sein. Naja, ist auch egal. Fußball ist ja eigentlich auch nicht unser Thema. Wir haben heute die Survivor Series Woche. Ja, eine organisatorische Sache haben wir noch zu besprechen. Fällt ja, das sollten wir doch vor der Sendung machen, ey. Mann. Und zwar werden wir ja wegen unserer journalistischen Pflichten auch mal wieder zu einer WWE-Live-Veranstaltung gehen. Korrekt. Und zwar wann ist das? Am 14. April? 14. April, genau. 14. April, einen Samstag. Genau, in Berlin. Und da habe ich gehört, also ich habe am Freitag erst den Ticket-Alert irgendwie von Eventim bekommen. Dann habe ich zügig Karten bestellt, damit ich möglichst weit vorne Karten bekomme für uns beide. Und dann habe ich sofort, nachdem ich bestellt habe, dir eine Mail geschickt. Und dann hast du mir irgendwie 5 Stunden später zurückgeschrieben, ihr hättet auch schon Karten. Wann habt ihr denn die Karten gekauft? Ein Ticket später. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe gelesen, es gab die Tickets wohl auch schon ein Ticken früher. Also auf Moonsault gab es wohl schon Tag vorher. Also ich habe nicht über die Moonsault oder so diese Wrestling-Seiten das mitbekommen. Ich habe es wirklich über einen Ticketalarm von Eventim erst. Ja, richtig. Wobei die kommen ja eigentlich auch wirklich erst, wenn es die Tickets gibt. Ne? Also die kommen. Naja, okay. Wir aber sind dafür auf jeden Fall. Was habt ihr denn für Plätze? Das ist die erste Erhöhung. Ja, da sitzen wir ja mal deutlich besser. Ja. Möchtest du mir? Da kann man ja jetzt gar nicht. Also das einzige, was die Plätze, die wir haben, sozusagen, was da problematisch sein könnte, wenn da jetzt 2-Meter-Riesen in entweder der ersten oder der zweiten Reihe sitzen. Ja, Thomas selber ist ja auch ein 2-Meter-Riese. Die ersten beiden Reihen waren alle schon tatsächlich leer. Mhm. Weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass die ja teilweise auch für so Verlosungen und offizielle und so weiter reserviert werden. Und das erste, was ich bekommen habe, war die dritte Reihe dann. Möchtest du mir auch noch erzählen, welche dritte Reihe denn eigentlich? Es gibt ja mehrere Positionen in und um den Ring herum und sonst wo. Also ich habe darauf geachtet, dass es nicht so ein Eckbereich ist, wo man quasi auf den Ringpfosten guckt. Es ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf der Seite, wo auch der Eingang für die Wrestler zum Ring ist. Mhm. Aber direkt an dieser Balustrade gab es auch keine freien Plätze mehr. Da waren sehr, sehr viele Einzelplätze übrigens einfach dann weg. Aha. Und danach gab es dann erst wieder sozusagen einen Platz. Das heißt, das ist nicht direkt an der Balustrade. Das ist aber so auf der Seite und das so, dass man gerade guckt. Das heißt, da könnte wohl ein bisschen Rennerei vielleicht zu dieser Balustrade sein. Weiß ich nicht, ist mir aber auch relativ egal, aber man guckt dann gerade auf die Ringseite. Ja, das ist doch fantastisch. Das ist 1A. Ja, das Einzige, wie gesagt, ist, wenn jetzt wirklich direkt vor einem 2 Meter Riesen sitzen. Aber das kann man nicht bestimmen, da müssen wir halt gucken, wie es ist. Ja, ich denke mal, wir werden da wohl Glück haben. Kommt nicht so oft vor. Also bisher haben wir meistens gute Plätze und das ist so, wir nähern uns langsam der ersten Reihe an. Ja doch, also wir kommen dem immer näher. Wir wandern und wandern. So weit vorne waren wir, glaube ich, noch nicht. Wir waren ja einmal sehr weit vorne, aber dann stark, also nicht ganz so weit vorne und dann dafür aber direkt an der Balustrade. Ne? Genau. Das war auch ganz interessant. Ja, und wir waren auch schon mal andersrum beim Ring, auch schon im Innenraum. Ich glaube, das war sogar auch schon in Berlin in der O2 World. Das könnte sein. Dann allerdings wieder ein paar weiter hinten die Reihen. Ja, Hotel und sowas, das habe ich alles noch nicht gebucht. Das können wir dann abmachen, wenn ich Weihnachten in N bin. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber eigentlich gehe ich ganz gern, auch wenn das nicht so ein Nobelhotel ist, gehe ich ganz gern da in dieses Hotel. Das kennst du ja auch. Klassik. Ja, das ist ein sehr schönes. Das da habe ich auch. Eigentlich ganz gut. Habe ich auch zuerst dran gedacht, als die Frage nach dem Hotel war. Und da das am Samstag ist, müssen wir das dann so einplanen, dass wir ein bisschen pünktlich losfahren. Genau. Das Hotel ist ja, glaube ich, ab 2 oder ab 3 einchecken. Und dass wir mit leichtem Gepäck reisen, also nicht irgendwie Rucksack voller Bücher, sondern dann nur den Kindle mitnehmen. Und dann werden wir mal zum Alex fahren und da in dieses, das ist uns beim letzten Mal ja nicht gelungen, in dieses Zentrum, wo der Saturn drin ist und wo der Mediamarkt drin ist und gegenüber ist ja dann noch der Saturn. Dann kann man vorher noch mal ein bisschen sich überlegen, was braucht man denn noch an CDs? Ja, das ist uns ja letzte Mal dank der netten Öffnungszeiten nicht gelungen. Leider. Nee, letztes Mal waren wir, glaube ich, am Freitag war die Veranstaltung und dann wollten wir Samstag früh. Aber Samstag früh war ja nicht früh. Die haben ja, glaube ich, erst um 10 oder was geöffnet. Und das hätte dann von der Zugfahrerei nicht geklappt. Und wir standen ungefähr um 8 vor dem Laden. Naja. Ein bisschen später. Wir hatten aber gehofft, dass sie um 9 aufmachen. Einige Geschäfte machen ja Samstag um 9 auf, aber die machen halt erst um 10 auf. Deshalb ist am besten, wenn wir am Samstag, bevor wir ins Hotel einchecken, dann um die Mittagszeit rum. Ich schätze mal, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber in diesem Zentrum kann man bestimmt irgendwo auch was zu Mittag essen. Ja, und, stimmt. Dann geht man dann anschließend ins Hotel und vom Hotel ist ja dann nicht mehr weit bis zur O2 World. Genau. So, genug organisatorisches Internes, denn wir wollen die Zuschauer und Zuhörer ja auch nicht zu stark langweilen. So, wir haben noch einmal die Survivors. Langweilen, es wird ja keiner abschalten, weil am Ende kommt ja noch der Witz der Woche. Genau, höchstens vorspulen. Das möchte ich jetzt aber auch gar nicht gesagt haben, diese Funktion, die wird natürlich irgendwie gesperrt werden. Das funktioniert natürlich. Vorspulen kann man ja heutzutage gar nicht mehr, das kann man ja nur bei Kassetten. Ja. Das ist richtig. Soll es ja auch noch geben. Ich habe übrigens noch genau eine Kassette hier. Ich habe hier noch so ein paar alte Kassetten, ja. Die habe ich mal einkassiert. Wobei ich auch gar keinen Kassettenrekorder mehr habe. Aber ich habe auch keinen Kassettenrekorder, aber ich habe noch eine einzelne Kassette. Ja, erzähle welche. Willst du wissen, welche es ist? Ist das irgendwas Wrestling-mäßiges aufgenommen? Nein, ich kann dir mal sagen, was es da für Tracks drauf gibt. Da stimmt ja was nicht. Da fehlt ja ein Stück. Fällt mir gerade auf. Reden wir jetzt eigentlich von Videokassetten oder von Musikkassetten? Musikkassetten. Achso, ne, Musikkassetten. Vorspulen. Musikkassetten haben wir unten noch einige. Einiges an Wrestling-Zeugs. Ach, an Wrestling-Zeugs, an drei Fragezeichen. Du, ich hab die gerade in der Hand. Und zwar habe ich die Folge 29... Die drei Fragezeichen, die Originalmusik. Und da ist das beste Stück, was es gibt, drauf. Das heißt Fragen, Fragen, nichts als Fragen. Aber das heißt so offensichtlich gar nicht. Ich vermute, dass das das zweite Stück ist, was die drei Detektive heißt, offiziell. Du hast keinen Kassettenrekorder? Nee. Das ist ja schade, sonst könnten wir uns das jetzt mal live anhören, aber das ist natürlich dann schade. Die ist auch schon ein bisschen ausgeleiert. Da mussten die Synchronsprecher wirklich ja singen. Und die sind auch froh, dass nach dem Rechtsstreit, den sie ja da hatten um die Musik, dass diese Folge sozusagen aus dem Handel genommen worden ist. Ja, leicht verständlich ist das. So, jetzt muss ich gerade mal bei YouTube gucken, ob es den Song denn irgendwo zu hören gibt. Da möchte ich jetzt auch gerade mal ganz gerne reinhören. Fragen, nichts als Fragen. Ja, die drei Fragezeichen. Liegen manchmal schwer im Magen. Ja, ich glaube, ich hab's gefunden. Stimme an. Fragen, nichts als Fragen. Liegen leider schwer im Magen. So ein bisschen zombie-mäßig. Ein Geheimnis ist es, wie Schaden sind und mit Verstand. So, das nur ganz kurz dazu. Das kann man sich alles anhören auf YouTube. Sehr zu empfehlen. Und man kann durchaus nachempfinden, dass die das nicht mehr gerne im Handel haben möchten. Ich verstehe nicht, dass das damals nicht den Grammy gewonnen hat. Ich weiß nicht, wer damals auf diese komische Idee gekommen ist, das überhaupt aufzunehmen. Ich schätze die Curting. Ja, naja. So. Die hat doch meistens diese Ideen gehabt. Also ich glaube nicht, dass da sonst irgendjemand dran dachte. Ja, so die drei, die waren das mit sich ja nicht selber. Man hat ja gerade gehört, sie hatten sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Damals noch ganz jung. Vielleicht haben die sogar gedacht, ach, das ist ja super. Ja, bis zur Aufnahme dann, du. Da saßen wir dann so wie drei Zombies da und naja. Naja. So, es ist immer noch die Survivor Series Woche. Wir wollten eigentlich noch eine 3 Stunden Raw besprechen. Ich sehe gerade, das ist recht viel Text. Das finde ich jetzt gerade mal ganz schrecklich. Survivor Series ist ja am Sonntag, ne? Ja, das ist heute. Ne, eigentlich morgen. Also wir nehmen schon am Sonntag auf, aber es ist ja es ist ein Montag um 2 Uhr morgens. Also in der Nacht von ganz kurz nur als allerletztes nicht WWE bezogenes, in der Nacht von gestern auf heute fand die UFC, ich glaube, mit der Nummer 139, bin mir nicht ganz sicher, statt, mit Dan Henderson gegen Shogun Rua. Und ich hatte ja keine großen Erwartungen, weil die hatten ja damals den Main Event von der Show, der eigentlich Main Event, den Kampf um den Schwergewichtsweltmeistertitel in der UFC zwischen Dos Santos und Cain Velasquez, hatten sie ja von diesem Pay-Per-View runtergenommen, um den in der ersten Fox-TV-Show zu zeigen. Und da dachte ich, naja, das ist ja nicht mehr so viel. Dann habe ich aber doch festgestellt, als ich in den Vorberichten die Card gehört habe, da sind richtig viele interessante Kämpfe. Das habe ich mir heute angeguckt. Und ich würde jedem empfehlen, sich mindestens, also wenn man schon nicht Lust hat, sich die ganze 3-Stunden-Show anzugucken, ich würde jedem mindestens empfehlen, sich auf jeden Fall den Main-Event zwischen Dan Henderson und Shogun Rua anzugucken. Das war einer der besten Kämpfe der UFC aller Zeiten. Und ich sage aber nicht, wie es ausgegangen ist. Ich würde jedem empfehlen, sich heute Nacht bzw. morgen früh Survivor Series anzugucken. Es gab ja vor dem, sozusagen als angekündigt worden ist, dass The Rock bei The Survivor Series zurückkehrt, da gab es auf den amerikanischen Seiten und amerikanischen Podcasts so diese Diskussion, dass wahrscheinlich WWE mit Survivor Series zum ersten Mal seit langer Zeit mehr Preis, zumindest in den USA, haben wird, als diese UFC-Show, nachdem sie den eigentlichen Hauptkampf von der UFC-Show gegeben haben. Aber das hat sich in den letzten 2 Wochen dramatisch gedreht und das wird wohl nicht so sein. Für die Survivor Series interessieren sich nicht besonders viele Leute. Ist so schlecht aufgebaut. Das kann ich mir ehrlich gesagt bald nicht vorstellen, dass sich da nicht so viele Leute für interessieren. Also wenn ich sehe, wie schnell sich das... Ich bin gespannt, wie die nachher die Pay-Per-View-Verkaufszahlen in den USA sein werden. Also ich bin, muss ich sagen, bis jetzt gerade davon ausgegangen, dass sie sehr, sehr hoch sein werden. Ich glaube das nicht. Da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher. Ich glaube das nicht. Also der Hauptkampf da mit The Rock, der ist so schlecht aufgebaut und es ist auch so wenig im Vergleich zu, als The Rock letztes Jahr bei WrestleMania zurückkam, da ist ja sehr viel in der Presse, die sonst nicht über Wrestling berichtet, darüber berichtet worden und das gab es jetzt überhaupt nicht, obwohl das ja der der erste wirkliche Kampf seit, ich weiß nicht, 6 Jahren oder was von The Rock ist. Oder seit 9 Jahren. 7. Und dann auch dieses ganze Twitter-Zeug in den Promos geht den Leuten furchtbar auf die Nerven. Also, weiß ja, da möchte ich übrigens gerade noch mal was zu erwähnen zu den Twitter-Sachen. Da gibt es nämlich, es gibt jetzt Backstage bei WWE, da gibt es wahrhaftig eine eigene Social-Media-Abteilung. Und diese Social-Media-Abteilung, die hat wohl jetzt vorgeschrieben, die Superstars, die Wrestler, jetzt fange ich schon mit dem blöden Begriff Superstars an, die Wrestler sollen vor jeder Show twittern. Ich vermute, wenn das, also es gibt da jetzt auch schon Spekulationen drüber, ich vermute, wenn die das weiter, so wie bei der letzten Woche auch in dem Main-Event-Promo mit dem Twitter halten, dass dann irgendwann die Leute so genervt sind, dass dann im Publikum negative Sprechchöre zum Thema Twitter auch kommen werden. Und, Mir geht das auch so. Also, das und, diverse. Das ist ja nun wirklich albern. Er sagt, gibt's ein Rock-Promo und, wie antwortest du denn auf die Frage von Cena, ob du mit ihm im Text-Team kämpfen willst? Und er sagt, nee, will ich nicht. Aber meine ganzen Twitter-Follower haben mir gesagt, ich müsste das machen, dann mache ich das mal. Was ist denn das für eine Begründung? Also, die WWE macht das ja nicht, ohne Grund. Also, man muss auch sagen, auch, Backstage, gibt es so langsam einige Leute, die das nicht so toll finden. Ja, verständlicherweise. Und ja, bevor du jetzt nochmal sagst, dass du das auch relativ Mist findest. Die WWE macht das nicht ohne Grund. Und zwar habe ich gelesen, und das fand ich schon recht wahnwitzig, ich weiß nicht, was da jetzt wirklich ist. Es klingt schon sehr seltsam, aber auf jeden Fall, die WWE plant, Twitter zu übernehmen. Mit diesen oftmals, mit diesen Trending Topics und so weiter. Wobei die Trending Topics, weißt du, wie diese Trending Topics zustande kommen? Auf Twitter? Dadurch, dass viele Leute das schreiben, solange man das nicht geldlich unterstützt. Und das macht die WWE in diesem Falle nicht. Nee, aber es gibt noch ein anderes wichtiges Kriterium. Also diese Trending Topics, das sind Sachen, über die erst gar keiner geschrieben hat und dann auf einmal auf einen Schlag sehr viel. Das heißt im Prinzip, wenn du jetzt bei WWE irgendwie in der Raw-Sendung was hast, was weiß ich, Mick Foley kehrt zurück und dann haben aber vor 3 Stunden hat keiner irgendwas zu Mick Foley getwittert und dann ist er dann da, dann schreiben alle Mick Foley ist zurück, dann ist das nur Trending, weil halt davor überhaupt keiner darüber geschrieben hat. Von daher muss die WWE mit diesem Trending auch vorsichtig sein, weil das sagt natürlich auch, dass bevor das getrendet hat, oder wie auch immer man das auf Deutsch ausdrückt, sich kein Mensch dafür interessiert hat, weil keiner darüber gesprochen hat. Also das ist nicht die absolute Zahl, sondern das finde ich jetzt vorher ganz wenig und dann auf einen Schlag sehr viel. Das finde ich jetzt eine sehr interessante These, die du da gerade aufgestellt hast. Nee, das ist keine These. Da hatten sie neulich jemanden, der Twitter untersucht hat im Interview und der hat sich diese technische Beschreibung von Twitter angeguckt. Es gibt bei Twitter so eine technische Beschreibung, was trennt. Ja, also wie das funktioniert, das stelle ich nicht in Frage. Ich finde nur diese These von wegen, du hast gesagt, wenn die WWE einen Trending-Topic da reinbringt, dann hat das vorher keinen interessiert. Das finde ich sehr interessant zu sagen. Ja, ist ja so, ne? Weil das sprunghaft dann über ein Thema, worüber davor keiner geschrieben hat, dann auf einmal geschrieben wird. Ja, weil es eine Überraschung ist. Weil es eine Überraschung ist. Wenn ich jetzt irgendwie. Bei Überraschung ist das okay. Also bei sowas, was ich gerade mit Mick Foley gesagt habe, da ist das okay. Da kann das ja vorher auch keinen interessiert haben. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel bei Raw sagen, John Cena ist trending, dann heißt das natürlich okay, da hat sich vor der Raw kein Mensch für John Cena interessiert. Also da muss man genau aufpassen, welches Thema man dafür auswählt. Naja, ich weiß nicht. Also, es ist auch so eine Frage, wie weit jetzt dieser Wrestling-Wahn geht, wenn man jetzt schon einige Stunden vorher da all rumschreibt mit John Cena und so, das ist schon ein bisschen. Gerät schon ein bisschen ins Übertriebene, finde ich. Ich finde, das baut nicht unbedingt auf Überraschung auf, aber es ist halt einfach so, wenn ich auch einen Film gucke und. Ja, oder wenn ich jetzt DSDS gucke und. Sowas guckst du? Nein, nie im Leben. Ich gucke dann wohl eher X-Faktor. Hin und wieder mal. Aber ich weiß nicht. Sag mal weiter, was dann ist. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so viel auf Überraschung auf. Es ist einfach etwas passiert und du schreibst es da rein und in vor der Show weißt du natürlich noch nicht so genau, was passiert. Also ich meine, es ist ein Match. Aber ja, ich weiß nicht. Mich interessieren würde, was versucht denn WWE damit zu erreichen? Gehen die davon aus, dass wenn Leute auf Twitter über WWE lesen, dass sie dann den Pay-Per-View kaufen vom WWE? Oder ja, das ist wohl der Gedanke der WWE dahinter, dass die Wrestler vor den Sendungen und vor den Pay-Per-Views was bei Twitter reinschreiben und die Leute denken, ach, jetzt muss ich das ja unbedingt sehen. Weil ich das auch ziemlich fragwürdig finde. Eine andere Frage ist, was will die WWE mit Twitter haben? Wenn du jetzt, zufällig auf Twitter siehst, da ist irgendwie, demnächst gibt es irgendwie einen Boxkampf zwischen Miguel Cotto und irgendeinem anderen, dessen Namen mir jetzt gar nicht einfällt. Und wenn du jetzt auf Twitter siehst, irgendeine Vorberichterstattung zu dem Boxkampf ist trending, würdest du dir dann deshalb den Boxkampf als Twitter-Leser angucken, auch wenn du dich sonst gar nicht für Boxen interessierst? Ja, das wollte ich gerade sagen. Boxen interessiert mich nicht. Ja, aber weiß ich nicht. Viele der Twitter-Leute oder die Twitter lesen, die schon Wrestling-Fans sind, die wissen sowieso, dass ein Pay-Per-View ansteht. Ja, das ist richtig. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie lesen würde, von wegen, am kommenden Montag ist bei irgendeiner kleiner Liga, ist da irgendwie CM Punk zu Gast, da würde ich vielleicht schon sagen, ach, gucke ich mal, ob ich das irgendwo empfangen kann, könnte mir das angucken, aber das ist natürlich wieder ein bisschen was anderes. Also wenn jetzt zum Beispiel CM Punk über seinen Twitter-Account schreibt, hier, nächsten Montag bin ich bei der und der Sendung, da könnt ihr da und da reingucken, dann würde ich sagen, ach, das könnte ganz interessant sein, gucke ich mal rein, aber wenn ich jetzt es ist so eine Sache, es gibt ja auch viele Leute, das sagen ja auch die Quoten und Einschaltquoten und so weiter, es gibt viele Leute, die Raw nicht regelmäßig gucken. Also auch hin und wieder mal nicht einschalten und so weiter. Und wenn die dann vor Twitter, vor der Raw bei Twitter gucken, okay, was schreiben die Leute, könnte es da was Interessantes geben, dann könnte ich das noch nachvollziehen. Mhm. Aber dass jetzt jeder gezwungen, aber dass jetzt jeder Wrestler gezwungen ist, vor Raw erst noch einen Tweet rauszuschicken, das ist schon ein bisschen überzogen. Also was mich am meisten stört, im Prinzip ist mir das ja relativ egal, was die auf Twitter machen, weil ich dieses ganze Twitter-Zeug nicht verfolge. Also ich muss sagen, ich habe das beim letzten Paper, wie habe ich das wahrhaftig verfolgt, was es da für Topics. Ja, gerne. Das Einzige, was mich daran halt stört, ist, dass das in der Sendung die ganze Zeit an auch nochmal vorkommt. Die sollten das auf Twitter lassen, aber in der Sendung einfach rauslassen. Das ist richtig. Also das Einblenden, das finde ich noch okay, das könnten sie von mir aus noch machen, aber dass dann das ganze Kommentatorenpult da noch überredet und Michael Cole andauernd irgendwelche Tweets vorlesen muss, das ist recht nervig, ja. Furchtbar. Ja. So, haben wir Smackdown Twitter. Smackdown habe ich diese Woche nicht geguckt. Was? Smackdown habe ich diese Woche nicht geguckt. Ich habe nach Wochen und Wochen endlich mal wieder eine Smackdown geguckt. Ich habe schon seit Wochen keine Smackdown mehr geguckt davor. Dann leg ich mal los. Wir sind schon eine halbe Stunde hier fast in der Sendung. Und du bist noch nicht mal bei der ersten Weekly. An mir liegt es dich. Hast du eigentlich schon mal darauf hingewiesen, dass es am Ende der Sendung den Witz der Woche gibt? Nee, aber du hypst dich ja ganz Zeit selber, deshalb ist das ja gar nicht nötig. Ich glaube, der Witz der Woche ist jetzt gerade trending bei Twitter. Oh, da muss ich erstmal gucken. Wir könnten das mal machen, das schreibt dir jetzt bestimmt kein Mensch. Nee, lassen wir auch. Twitter. Nee, ja, so. Raw Super Show, 14.11.2011, TD Garden in Boston, Massachusetts. Das ist ein fantastisches Publikum. Und es beginnt mit der Michael Cole sonst was Challenge. Hast du noch den genauen Wortlaut? Die Michael Cole Challenge. Ja, anderes nicht. Sie hieß einfach, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe nicht mehr viel in Erinnerung, weil ich bin zwischendurch auch mal eingeschlafen, weil es ja sehr langweilig war. Die Michael Cole Challenge hieß es, glaube ich. Ja, Jim Ross sollte ein weiteres Mal veralbert werden. Es gab drei Herausforderungen. Arm Wrestling hat Ross gewonnen. Dann gab es Tralilala, einen Tanzwettbewerb. Das war sehr, sehr gut. Tanzwettbewerb hat Jim Ross gewonnen. Das fand ich ganz schrecklich. Ja, der hat sehr schön getanzt. Und da kann man mal sehen, wie weit man bestimmte Mitarbeiter, die fantastische Leistungen erbringen könnten, wenn man sie dann nur lassen würde, wie weit man die blamieren kann. Du, da war ich verwirrt. Nachdem Jim Ross zwei Sachen gewonnen hat, dachte ich, ja gut, dann hat er jetzt gewonnen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass die Regel war, dass er nur wenn er alle drei gewinnt, überhaupt gewinnen kann. Nee, die Regel gab es, glaube ich, vorher auch nicht. Das war wieder eine dieser coolischen Erfindungen während des Wettbewerbs. Und dann gab es die dritte Herausforderung, und zwar, wer wiegt weniger? Und da hat Michael Cole mit 200 Pfund gegenüber Jim Ross 239 Pfund auf der Waage gewonnen und Michael Cole hat dann später gesagt, Jim Ross hätte doch alle drei Disziplinen straight gewinnen müssen, hat er allerdings nicht, er hat nur zwei gewonnen, er hat einen gewonnen, also hat Michael Cole die Michael Cole Challenge gewonnen und ist damit nicht aus dem WWE-Programm heraus. Ja, schade. Ich dachte vielleicht, sogar eine Chance, weil er die ganze Zeit so betont hat, dass er dann Raw aufgeben wird. Ich dachte, ja, okay, dann ist ja noch die Chance da, dass er dann nur noch Moderator oder Kommentator vielmehr von SmackDown ist. Ja, ich hatte das auch gehofft. Es wurde aber, glaube ich, auch gesagt, aus der ganzen WWE. Er hat häufiger mal gesagt, I will quit Raw. Deshalb dachte ich, na, das ist vielleicht die Hintertür. Mhm. Okay. Naja, dann gab es noch ein bisschen Rumrederei. John Laurinaitis hat ein Match festgesetzt. Auf jeden Fall kann man noch CM Punk. Und es gab ein sehr schönes Promo. Also so ein kurzes. Und endete darin, dass CM Punk Michael Cole niederschlug und in den Anaconda Vice nahm. Das war ganz schön. Ja. Das hat dann doch nach diesem langen Segment, in dem John Ross ein weiteres Mal leider veralbert wurde. Und es gab in der ersten Reihe, hinten rechts, und die Kameras mussten es einfangen, es ging gar nicht anders, gab es ein Poster Stop Bullying JR. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war sehr gut. Stop Bullying JR. Ja, fantastisch. Das muss... Weil die ja auch diese alberne Anti-Bullying kamen. Ja, genau. Das war auch... Das war fantastisch. Der Mensch saß in der ersten Reihe. Das mussten die Kameras einfach einfangen. Und ja, fantastisch. Ja, gute Idee. Ja, sehr gut. So, Backstage sehen wir eine Limousine ankommen. Matt Striker hat die große Rückkehr angekündigt. Wer dann allerdings rauskam, war nicht The Rock, sondern Mick Foley. Ja, das war aber auch vorher schon bekannt. Aha. Er hatte ja schon seine Auftritte bei irgendwelchen Hausshows. Ich glaube sogar in England bei den Hausshows, ne? Und hat da ja Special Referee gemacht. Und dass er jetzt gerade bei der Raw-Auftritt war, aber nicht so klar. Nee, das, aber es gab vorher Gerüchte. Also beim Wrestling Observer, der Dave Meltzer hatte das vorher berichtet, dass Mick Foley als Special Guest bei Raw aufläuft. Also das wussten wohl ziemlich viele Leute Backstage und die haben das auch dem Meltzer erzählt. Ich hab's an der Stelle habe ich dann nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Jim Ross setzt sich erstmal an den Kommentatorentisch zu Jerry Lawler, denn Michael Cole ist ja jetzt erstmal verletzt. Kommt leider noch wieder. Ja, leider, denn als JR dann kommentiert hat, war es deutlich besser wieder im Kommentar. Ja, das ist klar. Cody Rhodes und Hunico besiegen Sin Cara und Kofi Kingston via Crossroads gegen Kingston. Hunico, der kommt jetzt ja ohne Maske natürlich und dann in so Straßenklamotten, so ein bisschen Gangstermäßig. Das ist sehr cool. Ich erinnere mich so ein bisschen an dieses Mexicools Gimmick bei TNA. Genau, mich auch. Fand ich cool. Finde ich überhaupt gut. Und dann auch diese, was er halt im Ring zeigt. Und man muss auch sagen, Hunico, der kann gute Matches zeigen, auch ohne irgendwelche Fehler, wenn er denn nicht gerade gegen Sin Cara antritt. Da ist ein, sag ich mal, ein solider Mitkader. Unterer Mitkader, würde ich mal sagen. Ja, er ist schon im Ring ziemlich gut. Darüber hinaus wird er, glaube ich, nicht kommen. Da ist er nicht gut genug für. Nee, da muss auch gar nicht, aber er ist im Ring ziemlich gut. So, The Rock kommt an. Dann sehen wir Backstage Santino Ryder, der spielt das neue WWE 12. Zack Ryder kommt dazu und spielt er, glaube ich, Cena gegen The Rock, oder? Ja, das Spiel, das wurde so oft gezeigt jetzt in der letzten Zeit und alle Leute, die gezeigt wurden, haben immer Cena Rock gespielt. Mhm. Okay, dafür, dass sie das für WrestleMania aufbauen, da finde ich das dann wiederum auch okay. Ja, klar. Ja, und Santino wird aufgefordert, an der Online-Petition von Zack Ryder dran teilzunehmen über Twitter. Da wird, ja, über Twitter. Könnte man auch über andere Seiten machen, aber nein, Twitter. Und, ja, diese Petition ist dafür, dass Zack Ryder ein US-Title-Match bekommt. Der hat ja jetzt, hat der Dingens hier, Dolph Ziggler irgendwie besiegt und, trotzdem jetzt kein Title-Match bekommen. Und, das war ein ganz nettes Promo-Backstage, weil Santino Ryder da ein bisschen in The Rock nachgemacht hat, von wegen, it doesn't matter what you say und so weiter. Ja, und letztlich hat Santino Ryder da dann, glaube ich, auch an dieser Online-Petition teilgenommen. Ich habe übrigens vor der Sendung, habe ich das auch mal gemacht. Ich habe jetzt auch an der Online-Twitter-Petition von Zack Ryder dann teilgenommen, damit er dann endlich mal ein US-Title-Match bekommt. Aber das ist ja wohl nicht so. Also wenn ich das richtig gehört habe, ist ja wohl so, dass Dolph Ziggler zwar zwei Matches wieder genau, hat, schon wieder nach Menschen zwei Matches von Dolph Ziggler in einem Abend. Aber das TL-Match gegen John Morrison hat. Genau, aber es kann alles passieren. Wer weiß. Du meinst, dass John Morrison noch irgendwie ausfällt und dass doch Zack Ryder dabei ist oder dass es ein Triple Threat ist? Ich glaube, Der Madison Square Garden wäre ein sehr guter Platz, um Zack Ryder zum zum United States Champion zu machen. Und ich glaube, das weiß man auch. Und ich glaube, da könnte man sich noch was einfallen lassen. Ist denn dieses, wo kommt denn der Zack Ryder her? Kommt der da aus der Ecke? Ist der aus Long Island, IZ, wird auch immer gesagt. Ja, wo ist Long Island? In welchem Staat? Ja. Ist das irgendwo da in New Yorker Ecke rum, oder was? Das könnte sogar sein. Ich guck mal bei Wikipedia. Also ich weiß, dass New Jersey ist ja quasi da über die Brücke. Und das ist ja dann so ein bisschen wohl wie Vorort von New York, wo Bruce Springsteen noch herkommt. Long Island. Ist das da diese Insel, wo die Einwanderer dann bei der Statue da reinkommen quasi? Zack Ryder, 1985 geboren in North Merrick, New York. Okay, also irgendwo da im Staat, also nicht in der Stadt, aber im Staat New York. Ja, das würde sich da... Kannst du mal in Wikipedia Long Island eingeben? Klar. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja, dann wäre das auf jeden Fall fantastisch, an der Stelle einfach Zack Ryder den Titel zu geben. Long Island. Long Island ist eine Insel, zum US-Bundesstaat New York gehört. Sie liegt an der Ostküste Nordamerikas. Ja, dann ist das wahrscheinlich diese Insel, wo die Einwanderer zuerst landen, bevor sie in die USA kommen. Weingut, Hafeneinfahrt. Ja, das würde dann natürlich Sinn machen, ihn da irgendwie einlassen zu lassen. Deshalb hatte mich das auch gewundert. Mich hat er sowieso gewundert, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt John Morrison einen neuen Vertrag unterschrieben hat oder ob er die WWE verlassen wird. Also noch gibt es stark die Gerüchte, dass er gehen könnte. Dann macht es natürlich eigentlich keinen Sinn, ihn in den Kampf zu lassen, es sei denn, dass er da nur dafür da ist, dass Dolph Ziggler gut aussieht. Natürlich, das kann er natürlich gut, ist natürlich ein hervorragender Wrestler. Ja, ob man das jetzt allerdings unbedingt bei Survivor Series machen muss, ist auch eine andere Frage. Überhaupt, ich habe in dieser Woche irgendwie nicht viel von John Morrison gesehen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, also es ist komisch. Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe. Ich habe nur irgendwie gelesen, ich habe bei SmackDown, weil ich keine Lust hatte, es zu gucken und weil ich noch Ultimate Fighters gucken wollte, habe ich mir dann den Fernsehbericht auf PW Torch durchgelesen und da habe ich dann das nur gelesen. Dass das Match festgelegt worden ist, dachte ich auch, oh, das ist ja komisch. Von John Morrison hat man in letzter Zeit ja eher weniger gesehen. Ja gut, dann ist das also natürlich... Schon ein paar Mal, das muss man schon dazu sagen, er hat schon ein paar Mal eingegriffen, wenn da irgendwie ein Kampf mit Dolph Ziggler und Jack Swagger war. Und ja, kommt alles noch, wir können einfach mal weitermachen. Vicky Guerrero kam heraus mit Excuse Me und so weiter und... hat erwähnt, dass Christian ja auf der Europa-Tour eine Knöchelverletzung zuzieht und deshalb bei der Survivor Series nicht antreten kann. Sie hat allerdings mit Lauren Ice geredet und Christian wird von Dolph Ziggler im Team Barrett ersetzt. Ja, Ziggler hat dann nochmal ein sehr, sehr schönes, kurzes Promo gehalten. Interessanter. Ja, Ziggler hat ein sehr schönes, kurzes Promo auf dem Titantron gehalten und dann geht's auch weiter zum Match. Mason Ryan gegen Dolph Ziggler und Mason Ryan konnte Dolph Ziggler besiegen, allerdings nur durch Disqualification. Denn Mason Ryan bekam eine Ohrfeige von Vicky Guerrero verpasst. Ja, das hat wenigstens dafür gesorgt, dass das Match kurz war. Ist eigentlich Mason Ryan auch in dem Team von Randy Orton? Mason Ryan ist, ja. Mason Ryan, muss ich auch sagen, hat sich verbessert. Also der kann schon durchaus unterhaltsame Matches auf die Beine stellen. Finde ich nicht. So, dann kam John Morrison in die Halle und brachte Ziggler zurück in den Ring und dort musste Ziggler den Full Nelson Slam von Mason Ryan einstecken. So, Backstage gibt Mick Foley auch seine Stimme an der Online-Petition von Zack Ryder ab. Mir ist übrigens aufgefallen, wie übermäßig stark die da auf das Display von dem iPhone gehämmert haben. Also unglaubwürdiger kann man es kaum machen. Das einzig coole war, dass Zack Ryder hinten an seinem iPhone so einen Aufkleber oder so eine Hülle mäßig von sich selber hat. Ja, das ist auch das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das andere ist mir gar nicht aufgefallen. Würde mich mal interessieren, ob man die kaufen kann. Aber müssen wir gleich mal gucken. Selbst wenn man sie kaufen könnte, würde ich sie mir nicht kaufen. Das ist ja schade. Ich habe kein iPhone. Mich würde die höchstens für ein iPod interessieren. Wobei auch dafür weniger. So, Mick Foley, das Segment kommt jetzt und... Oh je, das ist jetzt das lange Innenring-Segment mit Genau, Mick Foley präsentiert This Is Your Life von John Cena, die Höhepunkte von John Cenas Leben. Da gibt es zum Beispiel Cenas ehemaligen Trainer Will Gray. Was hat er da trainiert? War das Base? Okay. American Football? Was war das? Nee, ich glaube, das war Hockey. Hockey? Das war noch an der Schule. Okay. Dann kommt Cenas ehemaliger Rap-Partner aus den frühen Jahren in der WWE, Bull Buchanan, oder wie auch immer man den ausspricht. Bull Buchanan, der war wirklich da und der war auch das einzige Gute an dem Segment. Der hat das ganz gut gemacht. Ja, der hat dann erstmal Cena ordentlich fertig gemacht, von wegen, du hast mein Leben ruiniert und so weiter. Ja, das Gute ist aber, wie er angefangen hat. Er hat ja erst gesagt, das war mein bester Tech-Team-Partner und dann hat er gesagt, und dann sind wir auseinandergegangen. Und dann hat mich meine Frau verlassen und ich habe alles Geld verloren und ich wurde rausgeschmissen von der WWE und du hast mein Leben versaut. Also das fand ich ganz gut. Ja. Er hat das auch sehr überzeugend als Promo so gebracht. Ja, Cena hat dann schon mal mit dem Kopf geschüttelt und dachte, oh Gott, oh Gott. Und dann kam auch noch John Cenas Vater, John Cenas Senior in die Halle und er meinte dann erstmal zu dem Publikum, alle Leute, die Cena immer Cena Sack rufen, nicht Cena sagt, sondern ihr sagt. Und ja, John Cena ging unter in den Seilen und hat versucht, seinen Vater erstmal zurückzuhalten, meinte, ja, liebe dich, aber jetzt geh mal weg, das ist jetzt nicht gerade so der richtige Zeitpunkt dazu. Und muss man ja sagen, dass der John Cena Senior, also der Vater, der hat ja irgendwie auch so eine kleine lokale Wrestling-Promotion und tritt da irgendwie als Johnny Fabulous, irgendwie als so ein Heel-Manager oder Heel General Manager, weiß ich nicht, irgendwie sowas auch. Ja, aber dem hat man auch gemerkt, der hat durch, der, also der weiß durchaus, wie man am Mikro spricht. Das kann der wohl. Ja, ja. Und, Cena erläuterte Foley dann erstmal, dass sich sein ganzes Leben im Ring abspielt und dass das, was er jetzt gerade alles zu sehen war, nicht so sehr sein Ring, sein Leben war und es ist ihm egal, ob er ausgebuht wird, er ihm zugejubelt wird, das sagt er ja andauernd. So, Mick Foley meinte, er hat noch so ungefähr 5 Leute hinten stehen und den ersten, den er rausbringt, ist auch direkt der Beste. Und dann kam plötzlich die Entrance-Musik von The Rock. The Rock kam direkt zum Ring. Mick Foley hat die Arme offen gehalten, wollte ihn umarmen. The Rock hat ihn direkt dem Rock-Button verpasst und ging dann auch direkt wieder weg. Und Cena stand lächelnd und lachend bei Foley. Ja, man muss zu dem Segment insgesamt, mit dem Bericht über das Segment bist du durch, ne? Ja. Also zu dem Segment insgesamt muss man sagen, es gab ja dieses sehr, sehr bekannte Segment schon mal mit Mick Foley und The Rock. Also Mick Foley präsentiert This Is Your Life to The Rock, was damals bei Raw ja eine Rekordeinschaltquote erzielt hat und was tatsächlich auch ähnlich schlecht war von den Gästen her, aber was halt durch die Reaktion von The Rock und auch die Art und Weise, wie Mick Foley das gemacht hat, so grandios war. Und das haben sie nochmal versucht darzustellen und das ist furchtbar in die Hose gegangen. Also Cena hat überhaupt nicht reagiert, er hat da nur gestanden und dachte, wo bin ich hier hingeraten? Mick Foley hatte man den Eindruck, der wurde irgendwie dafür bestraft, dass er von der WWE zu TNA gegangen ist und das war ein furchtbares Segment. Also ganz, ganz schlimm. Ja, es war sehr seltsam. Ich reagierte ungefähr genauso wie John Cena. Ich wusste auch nicht so direkt, was ich da jetzt mit anfangen sollte und was mir das alles sagen sollte. Ja, von der Länge fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich muss auch sagen, dass ich die Raw insgesamt sehr unterhaltsam fand. Nee, das ging mir leider nicht so, muss ich sagen. Also ich fand es schon ziemlich anstrengend. Naja. Sheamus konnte Jack Swagger via Bro-Kick besiegen. Ja, das war irgendwie so ein eigentlich Match, das war ziemlich überflüssig. Da ist nichts Besonderes passiert. Da war jetzt nicht besonders schlecht, aber es war auch irgendwie nichts. Es war irgendwie nur, um die Zeit zu füllen. Ja. War aber auch ganz unterhaltsam, muss man sogar sagen. Zack Ryder versucht auch bei den Bella Twins den Vote zu bekommen. Ich finde das sehr seltsam, dass der nette Herr Zack Ryder mit seinem iPhone, ich habe das jetzt gerade auch gesagt, mit seinem iPhone da ganze Zeit rumgeht und versucht, bei den Leuten diese Online-Petition zu erfüllen. Es ist sehr seltsam, weil diese Online-Petition, die erfolgt dadurch, dass man den Post von Zack Ryder, ich habe es momentan mit den Namen, von Zack Ryder retweetet. Und das kann man ja nur über seinen eigenen Account, sonst könnte Zack Ryder ja selber 50.000 Mal seinen eigenen Post retweeten. Deshalb finde ich das sehr seltsam, dass Zack Ryder da... Also entweder ich habe das irgendwie falsch verstanden und es geht doch noch irgendwie anders, aber... schon richtig verstanden. Ich vermute, dass einfach Vince McMahon nicht begriffen hat, dass man das nicht mehr so wie früher machen kann. Früher wäre ja derjenige, der so eine Petition macht, mit so einem Klemmbrett und so einem Stift durch die Gegend gegangen und hätte den Leuten gesagt, unterzeichnet mal. Ja, genau. Heute ist das halt anders und wahrscheinlich hat sich Vince McMahon, versteht das wahrscheinlich selber nicht so ganz genau, und er hat dann wahrscheinlich gesagt, ja, dann nimmt er halt statt Stift und Klemmbrett mit einem Zettel, nimmt er dann halt sein iPhone mit. Das wird ja dann schon funktionieren. Ja, und dann hämmern die da auch noch alle drauf, wie so ein paar Klopfe. Wahrscheinlich traut sich keiner von den Schreibern, ihm zu sagen, nee, so funktioniert das nicht. Weil dann müssen sie ihm ja sagen, dass er keine Ahnung von der neuen Technik hat. Es gibt einen sehr witzigen Vince-Fake-Account auf Twitter. Da muss ich gerade mal gucken. Okay, der hat es auch schon auf Google geschafft. So. Da muss ich gerade mal gucken. Den habe ich nämlich auch abonniert. Der ist sehr witzig. Cranky Vince. Ich kann das mal gerne verlinken in dem Ausgangspost immer wieder. Da gibt es sehr, sehr schöne Tweets immer. Ja, das ist fantastisch. Also ich muss das unbedingt mal verlinken. Ich muss es aber nicht lesen, ne? wahrscheinlich besser nicht. Gut. So, die Bella Twins interessierten sich also eher für Alberto Del Rio. Kelly Kellys Fotoshooting wurde eingespielt. Und dann kam auch das Match. Kelly Kelly besiegte Natalia, Alicia Fox, Eve, Beth Phoenix waren mit am Ring. Via Small Package. Und dann sind die drei Faces wieder schnell aus dem Ring geflüchtet. Was ich auch sehr interessant finde. Ich glaube, das läuft seit ungefähr 5 Monaten immer so ab, dass Kelly Kelly, Eve Torres und neuerdings auch Alicia Fox immer Natalia und Beth Phoenix durch irgendwie so ein Small Package oder Roll-In oder so besiegen und dann ganz schnell aus dem Ring verschwinden. Genau, und bei SmackDown ist dann meistens das, entweder gewinnen dann die Heels oder wenn die Heels verlieren, erwischen sie einen und der wird dann in diesen Sharpshooter genommen. Und dann fängt der andere an, da rumzuheulen und dann sagen sie mal, cry, cry, cry. Ja, das war mal sehr unterhaltsam. Das ist ja hin und wieder, ist das noch so, oder ist das nicht? Ich habe so lange nicht mehr SmackDown gesehen. Ich auch nicht. Ich habe heute zum ersten Mal seit ungefähr 3 Wochen mal wieder SmackDown geguckt. Ist das tatsächlich so, in dem SmackDown-Bericht stand, dass bei dem Frauenmatch Natalia dann irgendwie AJ in einem Sharpshooter hatte und sich dann so weit zurückgebeugt hat mit dem Körper, dass sie fast mit ihrer Schulter schon auf dem Boden lag. War das wirklich so? Kannst du dich dran erinnern? Ja, das ist nicht sogar fast so, das war wirklich so, ja. Das muss ja dann, also da stelle ich mir vor, dass das dann wirklich irgendwann ein bisschen unangenehm an Beinen ist. Ja, das kann gut auch sein. Also das war auch sehr nett zum Ansehen. Ja, so, mach mal weiter. John Laurinaitis gibt Backstage bekannt, dass das Debüt von Brodus Clay nochmal um eine Woche verschoben wird. Ich habe so langsam hab ich das Gefühl, dass das gar nicht mehr kommt und dass Brodus Clay irgendwie in 5 Wochen irgendwie Kündigungen ins Haus geflogen bekommt oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Also Laurinaitis, man wartet noch immer auf den großen Moment, das ist ja so eine große Sache, man will das nicht in der Raw bringen, in der The Rock eh schon zurückkehrt, das geht ja runter und so weiter. Nächste Woche gibt es übrigens auch schon wieder einen Guest-Star. Ich hoffe, man macht das jetzt nicht schon wieder regelmäßig. Entschuldigung. Wer kommt denn nächste Woche als Gäste? Ich weiß das gar nicht. Nee, ich auch nicht mehr. Die Matte? Das wäre schön, die würde ich gerne nochmal sehen. Ach hier, ich sehe das gerade in dem Bericht. In der nächsten Woche bei Raw ist US-Schauspieler Jonah Hill. Wer ist das denn? Ja, das wird gezeigt. Ich kannte den sogar, glaube ich. Was recht weh, recht. Muss man den kennen? Gibt es da irgendwelche bekannten Filme, was du weißt? Ja, warte, ich mach nochmal irgendwo Wikipedia auf, wo ich jetzt gerade mal Platz habe. So, Twitter lassen wir auf. Ich gehe irgendwie nie ins Kino. Ich auch nicht. Ich müsste mal wieder öfter ins Kino gehen und weniger Wrestling gucken, weil im Moment ist das Wrestling ja doch ein bisschen langweilig. Wir wollen mal hoffen, dass bis nächsten Jahr im April Raw wieder besser ist, dass wir auch eine vernünftige Hausshow zu sehen kriegen. Ja, da gehe ich eigentlich ganz sicher von aus. So, Jonah Hill, was hat denn der aufgenommen? Zu dem Zeitpunkt noch das weiße CM Punk T-Shirt gibt, aber ich befürchte, weil das ja doch eine recht lange Zeit ist, das wird schwierig. Das wird es bis dahin wohl nicht mehr geben, leider. Wobei, da habe ich auch schon drauf gehofft. Mir würde dieses T-Shirt mit dem Eis am Stiel auch ganz gut gefallen. Nee, ich hätte lieber ein weißes. Ich habe so viele schwarze Wrestling-T-Shirts und das weiße finde ich super. So, Jonah Hill hat unter anderem mitgespielt in Nachts im Museum 2, Männertrip, Click, Superbad. Oh, Superbad, den habe ich sogar gesehen. Der lief mal auf ProSieben. Der ist sehr, sehr gut, der Film. Drachenzähmen leicht gemacht. Horten hört ein Huf. Ja, und ein paar andere. Kinderfilm. Das ist ja ein Kinderfilm, den habe ich nicht gesehen. Aber dieser Superbad, den habe ich mal auf ProSieben gesehen, der war ziemlich gut. Ja. Für die Rolle in der Komödie Shit, die Highschool GmbH, wurde Hille im Jahr 2007 für den Teen Choice Award nominiert. Ach so, ja, deshalb haben sie den gebracht. Dann gibt es ja bestimmt irgendwelche komischen Segmente mit John Cena oder weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Mal gucken, ob er wrestelt. Nee, bitte nicht. John Laurinaitis unterhält sich mit Alberto Del Rio und meint, dass CM Punk als Problem mehr Probleme als Champion verursachen könnte als Del Rio. Nee, das hat er so natürlich nicht gesagt. Das war sehr komisch. Das war ein Satz, der als Vergleich gedacht war, aber irgendwie kam der Vergleich nicht mehr. Sehr seltsam. Ein Interview backstage mit Matt Stryker und The Miz und R-Truth, allerdings antwortet keiner von beiden und die gehen dann einfach weg. Das ist ja auch nicht so nett. CM Punk ist auf dem Weg zum Ring für das anstehende Match. Es läuft die Raw-Musik im Hintergrund und dann wird auf einmal hinterrücks von Alberto Rio attackiert. Das war sehr, sehr gut. Da hat man nämlich wirklich nicht mit gerechnet an der Stelle. Die Musik lief, er kam zum Ring ganz einfach und dann auf einmal die Attacke von hinten. Also das war ja noch Backstage. Mhm. Das war sehr gut gemacht, ne? Ja, das war okay. Thomas erinnert sich dann in Wirklichkeit schon gar nicht mehr dran. Nee, das stimmt. Aber ich sag mal, es war okay. Ja, kenne ich schon. Tag Team Match. Alberto Del Rio und Mark Henry besiegen CM Punk und Big Show We Are World Strong Slam von Henry gegen Punk. Da kann man mal sehen. Die Backstage-Attacke war wohl doch nicht so effektiv. Nee, anscheinend nicht. Also CM Punk, der wurde zwar gegen so einen Truck geballert, aber dann kamen auch direkt die Referees und haben das auseinandergehalten da. Ja, und der kam zu dem Match, ohne dass er irgendwelche Anzeichen von einer Verletzung hatte. Ja. War ja jetzt auch nicht so dramatisch. Aber warum hat man dann dieses komische Backstage-Segment gemacht? Ich fand's toll, aber ich weiß auch nicht, warum. Nee, wenn es überhaupt keine Auswirkung hatte, fand ich ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall, schlussendlich ist CM Punk in den Armen von Mark Henry gelandet. Aus Versehen. Und hat den World Strongest Slam abbekommen und das war dann der Pinfall. Das war also der Pinfall erfolgte von Alberto Del Rio. Der Rio nahm Punk dann nach dem Match noch den Cross-Armbreaker. Punk gab aber nicht auf und Big Show machte den Save. Ja. Ja, war unterhaltsam. Kann man jetzt nicht so viel Negatives sagen, außer das, was du schon gesagt hast. Ja. Heute sind wir sehr gesprächig, was Thomas. Was ich gesagt habe ich ja schon gesagt. Ja. Ach ja. Santino Marella unterbrach erstmal die Show. Meinte, hier an dieser Stelle hat er ja letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, fast den Royal Rumble gewonnen. Und er fragte, ob die Leute sich erinnern können und alle haben gejubelt und Alberto Del Rio war dann derjenige, der wirklich gewonnen hat. Das nur noch so nebenbei. Naja, auf jeden Fall wurde der dann von Kevin Nash unterbrochen, die Leute haben schon geboot und Nash forderte doch Marella, der ja angeblich sein größter Fan ist, auf die Trombone zu zeigen, also diese Trompetenbewegung von dem Marella und das war so vorhersehbar, dass es schon wieder unterhaltsam war. Kevin Nash ist extra ein Stück zurückgegangen und dann gab es den Big Boot gegen Marella und Kevin Nash meinte dann auch, er wäre schon Royal Rumble gewesen und zwar hier und er wäre der gewesen am Abend, der am meisten bejubelt wurde. Triple H war dann übrigens auch da in dem Royal Rumble. War heute an dem Abend, als Raw war Triple H nicht da. Genau, der ist noch verletzt. Denn dieses Match zwischen Kevin Nash und Triple H wird wohl für den nächsten Pay-Per-View, wie auch immer der dann heißt, nach... Tables, Ladders and Chairs. Oh, nee. Da wird ja wohl hoffentlich keinen guten... Also ein TLC werden die beiden ja wohl hoffentlich nicht machen. Ja, das wäre ja die Katastrophe überhaupt. Ja, aber sicher, das wäre eine Katastrophe. Naja, und Santino musste da noch die Jackknife Powerbomb einstecken, diesmal vernünftig performt. Wo wir gerade bei den Gimmick-Pay-Per-Views sind, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich mir Money in the Bank, die DVD, gekauft habe. Nee, das tut mir leid für das Geld. Nee, das ist auch ich schön. Ich habe am Samstag geholt, weil ich mir nochmal das Cena gegen Punk-Match angucken wollte. Und auch die Leather Matches. Da habe ich gesagt, wenn ich mal eine dieses Jahr kaufe, dann ist das die. Dann habe ich die da bei Saturn gesehen, als ich da letztes Wochenende war und habe die mitgenommen. Und die werde ich wahrscheinlich, ich schätze mal, dass ich die mit am nächsten Wochenende nach Essen nehme, weil Oma guckt ja auch so gerne Wrestling. Ja, stimmt, genau. Musst du mal gucken, vielleicht lasse ich die da liegen, aber dann nicht, dass du die mitnimmst, aber wenn du da mal bist und langweilig hast, kannst du da auch reingucken. Ja, nee, für mich selber, ich habe ja noch meine Sky-Aufnahme, das reicht ja. Ja. Es wird jetzt übrigens ab nächstes Jahr oder irgendwann werden alle WWE Pay-Per-Views auf Sky in HD ausgestrahlt. Ja, das ist ja in den USA schon üblich, ne? Wundert mich, dass es so lange gedauert hat jetzt. Tja, so ist das. Ja, wird es auch auf Sky dadurch teurer? Nee, Sky USA, teurer wird es nicht. Okay, in den USA hatten sie ja die Preise angehoben, ne? Da kostet ja ein HD dann irgendwie $10 mehr oder $20 mehr. Da bezahlt sie ja jetzt für ein Pay-Per-View irgendwie schon $50-$60. Ja, Halleluja, du. Das ist schon erschreckend. Das ist nicht nur erschreckend, das ist ein bisschen überzogen. Naja, kein Wunder, dass so wenig Buys da jetzt sind. Richtig, also mit dem Preis, die haben, bei dem Preis sollten die eigentlich sehr zufrieden sein. Also bei dem Preis, da würde ich auch nicht, also in den USA leben würde, ich weiß nicht, ob ich für den Preis, ich glaube, da sollte man sich schon besser mit einer großen Runde Freunde zusammensetzen und das gucken und sich irgendwie das teilen. Ja, und es gibt in USA ja auch viele Kneipen, die das auch übertragen und dann, ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie $5 Eintritt bezahlt oder so, aber ich glaube, viele gehen dann auch einfach da irgendwie in so eine Kneipe und gucken sich das dann da an. Sehr verständlich. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Würde ich dann wohl auch machen. Wade Barrett erwähnte bei SmackDown bewiesen zu haben, dass Randy Orton Vergangenheit sei, während er die Gegenwart und Zukunft darstellt. Wade Barrett hat letzte Woche bei SmackDown, wie ich durch diesen netten Einspieler entdeckt habe, Randy Orton überraschend besiegt, nachdem er Randy Orton in die Augen gestochen hat und dann einen Roll-Up zeigen konnte. Vorher hat Randy Orton den RKO versucht zu zeigen. Ja, wollen wir mal gucken, ob das jetzt ein Push von Wade Barrett ist oder ob der nur mal kurz wieder ein bisschen aufgebaut wird, damit er dann bei Survivor Series von Randy Orton fertig gemacht werden kann. Wird Randy Orton wieder Soul Survivor sein bei Survivor Series? Ich würde es vermuten, ja. Ja. Wird Sinn machen. Mhm. Und zwar am Ende gegen Wade Barrett. Da könnten die noch ein ganz schönes Match zeigen. Können wir auch vorstellen, obwohl, was ich auch schön fände, wenn das gegen Dolph Ziggler wäre. Ja. Das stimmt. Ich glaube aber eher Wade Barrett. Mhm. Könnte auf jeden Fall ein sehr schönes Match werden. So, Tag Team Match gab es erstmal. Randy Orton besiegte Wade Barrett durch Disqualification, nachdem Rhodes in das Match eingriff und Orton attackierte. Und dann gibt es einen wilden Brawl zwischen den ganzen Survivor Series Tag Teams, also den beiden, beziehungsweise den Leuten, die da halt in den Tag Teams stehen. Sheamus, Kofi Kingston, Sin Cara, Mason Ryan, Randy Orton. Auf der anderen Seite Wade Barrett, Dolph Ziggler, Jack Swagger, Cody Rhodes, Hunico. Bei SmackDown haben fast alle Leute aus dem Teams so Matches gehabt. Das fand ich sehr schön. Ja, kann ich nicht zu sagen. Habe ich nicht gesehen, ne? Also von daher. The Rock betrat. Ich habe schon gesehen, dass auf SmackDown im Prinzip das zwei Themen hatte. Also Survivor Series, die Team-Match und Big Show gegen Mark Henry. Ja, und das war auch eigentlich ganz gut so. Nee, das macht auch Sinn, sich auf die Hauptkämpfe zu konzentrieren. Das ja. Aufbau, genau. Was ich mir gerade noch angeguckt hatte vor der Aufnahme, übrigens, was mich sehr gut unterhalten hat, es ging um wahrhaftig 90 Sekunden lang, auf der deutschen WWE-Seite gibt es den Wochenrückblick mit Raw und SmackDown innerhalb von 90 Sekunden. Das ist sehr unterhaltsam. Ach, das ist ja interessant. Kriegt man da wirklich was mit oder ist das nur lustig, wenn man wirklich weiß, was passiert ist? Naja, ich wusste, was passiert ist, aber ich glaube, du solltest dir das vielleicht auch durchaus mal angucken. Das ist ein ganz schöner Rückblick. Also selbst wenn du Raw gesehen hast, ich fand das sehr, sehr schön geschnitten und so. Das Interessante ist ja, kann man sich dadurch sparen, diese ganze Sendung immer zu gucken? Ich würde mal eher Nein sagen. Siehste? Du kannst dir das vielleicht angucken, nachdem du die Berichte gelesen hast. Ja, das könnte Sinn machen. Wobei der PW-Torch-Bericht zu den Fernsehshows, der ist auch schon sehr, sehr ausführlich. Aber nicht Bilder, das ist nur Text. Ja, das ist schon klar, aber ich weiß ja, wie die Leute aussehen. Ja, könnte vorkommen. Bis auf den einen neuen Wrestler bei SmackDown, der da gegen... Ja, der ist von NXT. Ted DiBiase gehört, beziehungsweise auch den Wrestler dann noch nicht gesehen dazu. Ja, und war im Ring mit Maxine und das beide sind jetzt so irgendwie Pärchen, Power-Pärchen, Power of Love oder irgendwie so. Ja, das stand auch in dem Bericht so drin. Ja. Finde ich schon interessant, dass jemand, der jetzt noch in der aktuellen NXT-Staffel ist, gepusht wird und dieser komische Johnny Curtis, der diese ganzen furchtbaren Segmente bei SmackDown bekommen hat, der ist ja schon wieder weg vom Fenster. Ich weiß gar nicht, ob der noch in der WWE ist oder ob sie den schon wieder gekündigt haben. Ich habe mich ja in der letzten Ausgabe von Dropkick Drama, die ich alleine aufgenommen habe, gefragt, was denn eigentlich mit dem Tough Enough Gewinner ist und wie der überhaupt nochmal hieß. Ja, dieser Große. Ich weiß noch, dass er als Gimmick dieses, wie hieß denn das, The Silent Warrior oder The Silent Rage als Gimmick hatte. Genau. Ja, auch ein ganz gutes Gimmick, so vom Namen her. Aber wo ist der Mensch? Der ist jetzt wohl tatsächlich bei Florida Championship irgendwie in der Entwicklungsliga, ne? Ja, das ist richtig. Das habe ich auch schon vor einer halben Ewigkeit mal gelesen. Aber so also langsam sollte man immer wieder zu sehen bekommen, weil wenn die Leute den schon wieder vergessen haben und der dann kommt, das, naja. So, ich weiß jetzt auch, wie der heißt. Andy... Ja, Jason, glaube ich. Andy Levine. Ach so, der. Ich dachte, du meinst jetzt den, der gegen Ted DiBiase verloren hat. Nee, ich meine eigentlich den, der Tough Enough gewonnen hat. Nee, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Der ist auf jeden Fall von NXT. Das sollte reichen. NXT guckt ja eh keiner mehr. Ja. Das läuft, glaube ich, auch. Ich bin mir gar nicht so sicher, läuft das überhaupt? Nee, das ist, glaube ich, nur noch im Internet zu sehen auf WWE.com. Superstars wurde selbst auf WWE.com schon abgesetzt. Und wird nur noch für die anderen Länder produziert. Ja. Und bei NXT ist es wahrscheinlich ähnlich bald. Das habe ich schon, als es noch regelmäßig lief, nicht mehr geguckt. Also wir haben beide zuletzt die Staffel mit den lieben Damen gesehen, das weiß ich wohl noch. Die NXT, ja, die war lustig. Ja, die war witzig, also da kann die, so wie man, also wenn man keine Wrestling-Show sehen erwartet, dann kann man sich das ja angucken. Also ich würde mir die, glaube ich, sogar nochmal angucken. Du kaufst dir bestimmt das DVD-Set. Wenn das rauskommt. Das wird wohl niemals erscheinen, denke ich. Nee, leider nicht. Ich glaube, das wäre der WWE dann doch zu peinlich. Sollte man mal machen. Ich glaube, das würde sich gut verkaufen. Das glaube ich nicht. The Rock betritt die Halle. Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Teilt seinen Tageslablauf in chronologischer Reihenfolge mit. Hervorzuheben sei hier sein allmorgendlicher Tweet. Und vor allen Dingen, wie spät steht er dann morgens auf? Er meinte irgendwas von 3 Uhr, ne? Ich glaube, 4:04, ne? 3:45 oder so? Ja, genau, das passt. Und dann frühstücken, tweeten, ins Fitnessstudio und dann irgendwie zur Arbeit. Also ungefähr so wie bei mir auch. Ja. Geht mir auch relativ gleich. Er bezeichnete sich als The Most Electrifying Man in Twittertainment. Ja, furchtbar. Und er möchte jetzt nicht noch 6 Tage warten, denn The Rock wartet nicht. Er möchte John Cena jetzt direkt den, ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Fertig machen. Ja, warum eigentlich? Ist das sein Tag-Team-Partner? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum will er ihn denn fertig machen? Ach so, stimmt. Nee, eigentlich steht hier auch gar nicht John Cena, sondern seinen Gegnern. Aber du hast das schon richtig wiedergegeben. Also, man fragt sich ja immer noch, warum hat John Cena The Rock ausgewählt als Tag-Team-Partner, wenn er sich mit dem so gar nicht versteht? Ich glaube, es wurde mal erwähnt, weil John Cena weiß, dass The Rock so fantastisch ist. Ja, das weiß ich nicht. Also ich hätte mir ja Stone Cold ausgewählt, wobei da hätte ich am Ende wahrscheinlich den Stunner abbekommen. Wen kann man sich denn, den Great Khali hätte ich mir dann wohl genommen. Also wenn ich John Cena wäre, ja, dann hätte ich ja, glaube ich, Big Show nehmen müssen. Nee, nicht Big Show, Mark Henry. Der ist ja hier. Der eigentlich am dominantesten ist. Alberto Del Rio fällt als Champion so gut wie nicht auf. Aber Mark Henry ist ja als Champion wirklich jemand, der alles beherrscht. Ja, aber du musst auch als John Cena denken. John Cena, der nimmt sich ja nur so ein Oberface. Der nimmt sich doch keinen Mark Henry zu Hilfe. Ja, dann hätte er ja Randy Orton fragen können. Oh Gott, das wäre auch schrecklich gewesen. Ja, genau, wäre schrecklich gewesen. Aber von jetzt, wenn er einfach nur ein starkes Babyface haben will, wäre das ja logisch gewesen. Mit dem hätte er sich einigermaßen verstehen können. Also in der WWE ist das ja eigentlich so, wenn jemand einen starken sucht, dann werden generell immer diese etwas dickeren genommen. Was machst du denn da? Ich habe was getrunken. Ah, Darf ich das? Hoffentlich Wasser. Es ist Wasser mit drin, ja. Oh, das klingt nicht gut. Nee, also das ist ja lecker und das ist auch sehr gesund, das steht hier zumindest drauf. Bestimmt wieder irgendwas Zuckerhaltiges. Nee, H2 Obst. Die Formel für natürliche Erfrischung. Wilsa H2 Obst, reine Früchte mit besonders viel frischem Wilsa in Mineralwasser. Oh, kalorienarm, ohne Süßstoffe. Bei Früchten ist immer viel Fruchtzucker drin. Ja, macht ja nichts. Apfelsaft und Orangensaft und so weiter ist gar nicht so gesund, wie man das früher immer gedacht hat. Weil relativ viel Fruchtzucker da drin ist. Es muss sehr früher gewesen sein. So, Awesome Truth sind auf dem Weg zum Ring und The Miz hat sich ein bisschen aufgeregt, von wegen Raw gets rocked, das muss ja wohl ein Witz sein und immer wenn Awesome Truth bei Raw sind, dann sei Raw awesome. Naja, kurz bevor dann beide alle drei so ein bisschen aufeinander geraten, kommt John Cena zum Ring, stellt sich neben The Rock und dann gibt es diese Idee von The Rock. Die gab es schon früher, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, die Idee kam auch wahrhaftig von Rock mit diesem T-Shirt, wo hinten Boots to Asses draufsteht. Und was dann letztlich auch noch die ganze Crowd ja geschantet hat, Boots to Asses. Und das Boots to Asses war dann wohl auch Trending Topic. Bist du noch da? Ja, natürlich. Achso, weil es gerade kurz geknackt hat bei mir in der Leitung. Kann man nichts machen. Wir haben ja das ab und zu mal am Sonntag gehabt, dass dann irgendwann die Verbindung weg war. Weil, weiß ich nicht, ob die manchmal die Telefonsatelliten oder was. Ja, wir haben es auch eigentlich schon oft genug erwähnt. Also wir haben es eigentlich oft genug erwähnt. Das sollte jetzt so langsam jeder wissen. Es sei denn, wir haben neue Hörer, die möchte ich dann natürlich zum Ende der Sendung möchte ich auch unsere neuen Hörer herzlich begrüßen. Wir sind ja jetzt mitten in dem Bericht über das Main Event, worauf wir nochmal hindeuten wollen, ist, dass der Main Event von Dropkick Drama, nämlich der Witz der Woche, noch folgen wird. Gibt es den jetzt ab jetzt auch jede Woche? Das wollen wir mal sehen. Ich habe für die übernächste Woche hätte ich noch einen. Okay. Weil nächste Woche fällt ja die Aufnahme aus. Ja, also nächste Woche, das muss ich gerade nochmal nachschieben. Nächste Woche. Haben wir das schon berichtet oder haben wir das vor der Aufnahme in unserer Redaktionskonferenz nur besprochen? Das haben wir in unserer wahnsinnigen Redaktionskonferenz besprochen. Also nächste Woche werde ich mich dann ein weiteres Mal alleine melden, wahrscheinlich auch schon etwas früher. Mirko möchte das nicht, dass ich aufnehme. Ihr habt das letzte Woche, haben wir alle gehört, so gut gefallen, alleine aufzunehmen, dass ich jetzt erst eine Online-Petition starten muss, damit ich wieder regelmäßiger Gast werden darf. Herr Thomas wird jetzt mit seinem iPhone durch ganz Hannover laufen und jeden darum bitten, da mal drauf rumzutappen. Genau. So läuft das. Ich habe übrigens auch gelesen, dass die Online-Petition von Zack Ryder Rekorde... Ja, wenn ich mal einen BlackBerry mitnehmen würde, da können die Leute dann drauf rumtappen, aber der hat leider keinen Touchscreen. Ja, du hast aber ja auch noch ein iPhone. Das bringt dann ungefähr so viel, wie das, was der Zack Ryder gemacht hat. Was so, mach mal weiter mit deinem... Achso, wolltest du noch was zur nächsten Woche? Da willst du wieder alleine aufnehmen. Und ja, ich meine, so ein wichtigen Paper. Hängt von der Qualität des Witzes ab. So einen wichtigen Pay-Per-View wie Survivor Series wollen wir natürlich nicht auslassen. Das werde ich mir natürlich dann wieder alleine aneignen, das zu besprechen. Ich würde es auch direkt nach der Veranstaltung machen. Ich muss allerdings auch zur Schule. Ach, schwänz doch einfach. Das ist doch nicht so wichtig in der Schule. Ja, genau. Nee, also das geht natürlich nicht. Das kann ich nicht machen. Wobei ich bin mir. Was haben wir denn montags im Netz? Ist denn ein Notenschnitt mittlerweile jetzt bei 2,3? Ja, natürlich. Was haben wir. So. Auf jeden Fall, ich habe noch gelesen, dass zum Beispiel diese Online-Petition von Zack Ryder auf Twitter neue Twitter-Rekorde in Sachen Online-Petition aufstellt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Keine Ahnung, wie das funktioniert, dass man da eine Petition erstellt. Ich möchte das jetzt auch gerne mal machen. Hey, erzähl erstmal weiter, was das jetzt mit The Rock und so weiter mit dem Main-Event-Segment. Ja, mir fiel gerade noch was anderes ein. Derjenige, der dieses Online-Petitionszeug von Zack Ryder so sehr irgendwie, ich weiß nicht, ob der sich da selber drüber lustig gemacht hat, das war, als Justin Gabriel und Alicia Fox nett miteinander reden, da im Gang entgegenkamen und als Justin Gabriel da wie so ein Bekloppter auf dem Bildschirm herumdrückte und was auch immer er da gemacht hat. So. Weiter geht's. Genau. Erzähl mal, was The Rock im Ring twittert. Boots to Asses oder was? Oder tweetet. So, mach mal weiter. Was passiert denn jetzt? Miz und, du hast gerade gesagt, Miz und Artus kommt zum Ring. Naja, es gab auf jeden Fall noch diese Auseinandersetzung zwischen The Rock und John Cena, von wegen, hier, von wegen, jetzt tweeten alle das und das und machen das so ein Trending Topic, und dann kam wieder der andere und machen das und das und so weiter, und dann haben die sich noch gegenseitig entschuldigt und so weiter. Awesome True fanden das auch ziemlich lächerlich. Ja, fand ich auch. Ich muss sagen, ich fand das sehr, also dieses Twitter-Zeugs nervt mich auch ziemlich sehr, aber ich fand es in diesem Segment sogar noch okay. Nee, also das war für mich der bisher, also The Rock ist natürlich so von der Art, wie der spricht, super. Da kann man nichts gegen sagen. Aber das war bisher aufgrund des Inhalts, den er da erzählen musste, für mich sein bisher schwächster Auftritt. Es war leider nicht viel Inhalt drin, das muss man sagen. Ja, das ist das Problem. So, dann gingen alle vier aufeinander los. R-Truth bekam den Rock-Button, Cena wollte Miss in Attitude Adjustment verpassen, doch Rock nahm dann Mist von Cenas Schultern und es folgte dann noch ein Rock-Button und dann ist The Rock auch schon gegangen. Und Cena hat geguckt zu Rock mit einem Blick, schwierig zu sagen. Cenas Mimen sind ja jetzt nicht so wahnsinnig weit, da muss man sich schon gut überlegen, was das jetzt genau war. Das ist irgendwie nicht so ernst zu nehmen, hat man immer den Eindruck. Ja, die Mimiken, die sind nicht so weitreichend. Man muss aber ein bisschen was reininterpretieren, um da irgendwas rauszubekommen. Die Mimik war so in der Richtung, was soll das? Mhm. Ja. Das ist sehr weitreichend. Ja. Und mit diesem Stare-Down The Rock am Titantron, Cena am Ring, endete die letzte Raw for Survivor Series. Ja, kein guter Aufbau, muss man sagen. Ja, ein guter Aufbau, muss man sagen. Fand ich nicht. So, ich gucke jetzt gerade mal nach, wie der nette Herr von SmackDown hieß. Derek Bateman. Ach so, dann hieß er nicht Justin. Justin Bateman war der Hauptcharakter aus dem Roman American Psycho. Dann habe ich das durcheinander bekommen. Ja, SmackDown werden wir jetzt nicht mehr besprechen. Das dauert ein bisschen zu lange. Ne, wir machen gleich den Survivor Series. Ich will nur kurz, bevor wir zu Survivor Series kommen, noch eine Frage stellen. Ja, red du mal noch ein bisschen, ich werde mal Papier suchen. Ja, du müsstest aber zuhören. Kannst du zuhören? Wenn du ja, ich kann zuhören. Und zwar würde mich interessieren, es gab ja, ich glaube in der, ich weiß gar nicht, am letzten Wochenende so, ein TNA-Pay-Per-View namens Turning Point. Ich glaube Turning Point war das, den ich mir aber nicht angeguckt habe, wo ich nur den Bericht gehört habe und dann habe ich schon, also ich habe schon vorher gedacht, als ich die Card gesehen habe, das ist ja nun so wirklich so ganz gar nicht. Und dann habe ich den Bericht gehört und das soll wohl auch in Ausführung ganz furchtbar gewesen sein. Also keine überraschend guten Matches, was man ja manchmal hat, wenn die Matches trotzdem nicht so toll aussehen, dass man dann irgendwie überraschenderweise hervorragende Matches hat technisch. Aber das war wohl auch nicht der Fall. Das soll wohl alles ziemlich furchtbar gewesen sein. Da wollte ich nur wissen, hast du dir das angeguckt? Ich habe das gerade ganz vergessen, dass der In der letzten Aufnahme, die du allein gemacht hast, hattest du nämlich noch gesagt, eigentlich hätten wir ja Turning Point tippen wollen. Ja, nee, also ich habe glaube ich eher gesagt, dass wir das eh nicht getippt hätten. So, ich sehe gerade übrigens auf Twitter einen Tweet von Wade Barrett. Ach, jetzt beantworte erstmal. Turning Point geguckt oder den, nicht? Ich bin gerade schon so voll im hier tweeten, 5000 Wrestler, das müssen wir gerade alles mal verlesen. Nein, also ich habe es gerade eben, wusste ich gar nicht mehr, dass der Pay-Per-View überhaupt war. Ich habe mir den natürlich nicht angeguckt. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ergebnisse von gelesen. Ich hatte ja bei der letzten Aufnahme die Card einmal ganz schnell durchgesprochen und hatte gemerkt, dass mich da so gar nichts interessiert. Das ging mir auch so. Und die Berichte, die ich dann, also Berichte habe ich mir dann doch noch angehört, ich habe ja die Podcasts abonniert, die waren wohl auch tatsächlich so, dass es auch in der Ausführung ziemlich schlecht gewesen war. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, es gibt neue Tweets von unseren Top-Wrestlern. Eve Torres hat geschrieben, "Now, off to Madison Square Garden to prove some people wrong." Wade Barrett hat geschrieben, heading to Madison Square Garden für Survivor Series, Hashtag Team Barrett, Hashtag Barrett Barrage. Ja, super. Ja. WWE Universe hat geschrieben, less than 8 hours until Survivor Series, what year of the 25 Additional, bla bla bla. Ja. So, das ist gut zu wissen. Wir möchten jetzt auch einmal unseren Tweet abgeben. Ich nicht, aber du kannst da gerne einen Tweet abgeben. So, Zack Ryder hat seine Petition nochmal hier. So. Was können wir denn mal schreiben? So, wir werden das jetzt mal hier so. Heading to Survivor Series Tippspiel. Schreib doch mal rein, Main Event, the joke of the week. Main Event, Witz der Woche, und dann gibt es noch einen schönen Link auf unsere Seite. Du könntest ja auch mal den Witz danach noch transkribieren. Nee, das kannst du nicht, das wäre ja ein Spoiler. Sonst hätte ich gesagt, den kannst du ja dann nächste Woche mit der Show nächste Woche noch schriftlich auf die Webseite setzen. Natürlich, das mache ich natürlich super gerne. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, es ist übrigens, du hattest ja jetzt schon das Match zwischen CM Punk, zwischen Triple H und Kevin Nash als Match für TLC so angekündigt, dass es das als Spoiler wohl gibt, dass das kommen könnte. Und in diesem Werbespot erfährt man auch noch, dass es ein Rematch zwischen Alberto Del Rio und CM Punk bekommt, und es deutet so ein bisschen dazu, dass CM Punk da WWE Champion ist. Es deutet sich in diesem Spot so ein bisschen an, dass CM Punk Champion ist. Ah ja. So, ich bin jetzt auf der... Würde Sinn machen, weil Alberto Del Rio wirkt als Champion sehr, sehr schwach. Ja, allerdings auch nur, weil man den so schwach darstellt. Er wird schwach, oder sagen wir es mal anders, er wird schwach dargestellt. Also auf Raw, ich kann mich nicht erinnern, wann er überhaupt das letzte Mal als Champion in Raw mal irgendwie im Main Event stand. Gab's noch nicht. Ich sehe gerade auf der www.com-Seite gibt es einen neuen Menüpunkt. Keine Ahnung, wie lang der ist. Social. Mach doch mal auf deiner Webseite einen neuen Menüpunkt und den nennst du dann Anti-Social. Ja, natürlich. So, ich bin jetzt bei der Survivor Series Card. 6 Matches sind angekündigt. Es sind noch 7 Stunden, 40 Minuten und 47 Sekunden. Und wir tippen Survivor Series. Fliegst du denn nach New York, um da zu gucken? Nee, ich fliege vor meinem PC. Zum Beispiel vor meinem Fernseher. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein Deep Match, das ist natürlich fantastisch, dass wir sowas auf der Karte haben. Und, oh ja, das Deep Match, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ist ein Lumberjill Match. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, da hast du dich bestimmt gefreut. Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja, mir auch. So, und die Diven, die antreten, sind auf der einen Seite unsere Divas Champion FB Phoenix und auf der anderen Seite unsere Herausfordererin mit einem ER zu viel oder so, Eve Torres. Ich fange mal an. Okay. Eigentlich ist es sinnvoll, jetzt so langsam mal den Faces den Titel zu geben, oder? Oh, das geht schon so eine Ewigkeit lang, dass Beth den Titel hält und dass da irgendwie nichts passiert. Allerdings, ich weiß nicht, könnte... Mach das mal nicht, ich bin gerade am Abwaschen. Ja, mal hört man. Es könnte schon so viele Titelwechsel an diesem Abend geben, man will das ja auch nicht überlassen. Ich tippe einfach mal auf Beth Phoenix, wie auch immer. Wobei, Lumberjill-Match mit Beth Phoenix als Gewinnerin... Ja, ich tippe auf Eve Torres. Tippst du auf Eve Torres? Ja. Ich tippe auf Beth Phoenix. Mist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn Eve Torres, die bewegt sich teilweise ein bisschen schräg, als wenn die irgendwie verletzt ist. Und ich glaube auch eher, wenn der Titel zurückwechselt, habe ich den Eindruck, dass die WWE den eher Kelly geben würde. Ich bin mir allerdings bei dem Match auch unsicher, weil eigentlich bei den Lumberjills müsste ja die Logik sein, dass nur Natalia auf der Seite von Beth Phoenix ist und alle anderen irgendwie gegen Beth Phoenix. Und dann würde man natürlich sagen, dann ist ja Eve eigentlich im Vorteil. Deshalb bin ich mir bei dem Match unsicher. Also das könnte auch, das könnte in beide Richtungen ausgehen. Aber ich tippe mal einfach auf Beth Phoenix. Ich freue mich schon auf die Kelly-Sax-Rufe im April bei der WWE-Tour. Ist, ne? Nach WrestleMania ist ja auch immer die Kündigungsfälle. Vielleicht sagt sie ja irgendwann auch selber, die hat ja wohl da einen ziemlich wohlhabenden Freund, vielleicht sagt sie sich irgendwann auch selber, diese ganze Reiserei ist mal alles zu anstrengend, ich mach das jetzt nicht mehr. Tja. Ja, Kelly gehört da ja eh nicht rein. Die soll mal weiter modeln da. Und dann hat sich das. So, United States Championship Match. Dolph Ziggler ist Champion und trifft auf John Morrison. Ich tippe drauf, dass Ziggler den Titel behält, auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich ich jetzt. Ach, ja, ja, mach mal ruhig. Was wir angefangen. Mach mal ruhig. Aber an der Stelle tippe ich auch auf Dolph Ziggler. Ich glaube, wenn man ihm jetzt einfach noch Ewigkeiten den Titel lässt, dass das eigentlich eine ganz gute Geschichte ist. Das war gut. Durch Pech den Titel verliert oder dann auch tatsächlich mal Herausforderer vom World Heavyweight Titel wird. Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn das mal wieder so wie früher mit dem Interkontinental-Titel, dass man den nicht vorher verlieren muss, sondern dass es dann mal irgendwann, dass der Interconti oder in dem Fall der US dann Herausforderer auf den großen Titel wird. Ja, fände ich auch schön. Ja, dass man Ziggler den Titel noch einige Zeit lässt, ist die einzig vernünftige Lösung, zumindest wenn er gegen... Ich kriege ihn auf keinen Fall. Das Einzige ist, was du schon so angedeutet hast, wenn sie jetzt irgendwie Zack Ryder als Überraschungsherausforderer doch noch haben. Das wäre fantastisch. Dann könnte ich mir einen Wechsel vorstellen, obwohl, wenn das Zack Ryders Heimatstadt ist, wir wissen ja immer, wie das in den Heimatstädten ist, ne? Da lässt ja die WWE die Leute mal gern schlecht aussehen. Naja, CM Punk hat ja auch gewonnen in seiner Heimatstadt. Nee, das wäre auf jeden Fall fantastisch. Zack Ryder in New York, der wird wahrscheinlich bejubelt wie sonst was und dem dann den Titel zu geben, das wäre fantastisch. Ja, aber ich habe da so meine Zweifel mit der WWE. Na, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich stimme dir da zwar zu, aber ich glaube, WWE ist da nicht immer so clever. Also auf jeden Fall muss man Zack Ryder irgendwie in die Veranstaltung reinbringen, das ist schon mal klar. Ja, was tippst du denn jetzt? Ja, ich tippe Dolph Ziggler immer noch. Okay. Oh Mist, jetzt habe ich gerade hier meinen Kugelschreiber zerstört. Team Orton trifft auf Team Barrett. Das Ganze ist ein traditionelles Survivor Series Elimination Tag Team Match und könnte sehr, sehr gut werden. Wie tippen wir denn das jetzt? Tippen wir nur auf das Team, das gewinnt, oder wie tippen wir? Also erstmal tippen wir natürlich beide auf Randy Orton als Team, das wissen wir ja. Ja. Und dann tippen wir noch auf Tour. Wollen wir da gar nicht weiter tippen. Dann sagen, wer ist der Letzte im Team, der übrig bleibt. Weil genau, also wir tippen dann noch auf Soul Survivor, da tippen wir dann auch bei auf Randy Orton, also okay. Ja, okay. Also auf jeden Fall, man kann sagen, das könnte ein sehr, sehr gutes Match werden. Das sind alles Leute, die können ein gutes Match auf die Beine stellen und dann in so einem Match, das könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Ja, mir gefallen diese klassischen Matches. Ich finde, so ein bisschen ist das jetzt mit den Titelmatches und dem Roxina-Geschichte, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich auch schade. Es war ja auch erst dachte man ja, dass Cena Rock wird auch so ein traditionelles Survivor Series Match, hätte ich mir auch gewünscht. Allerdings hat man da ja wieder ein bisschen Probleme mit den Leuten, die ja zur Verfügung stehen. Und naja, ich finde auch solche traditionellen Survivor Series Matches ist mit das Beste, was es gibt. Und ja, ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Wollen wir mal gucken, ne? So, wer fängt denn jetzt wieder an mit dem Tippen? Du. Das erste hast du getippt, das zweite ich, das dritte du, dann bin ich jetzt mit dem vierten Match dran. Was ist das vierte Match? WWE Championship Match, Alberto Del Rio als Champion trifft auf CM Punk. Nachdem du vorhin schon gespoilert hast, tippe ich mal auf CM Punk, das würde ich mir auch wünschen. Und aus meiner Sicht wäre das auch logisch, weil Alberto Del Rio wirkt sehr, sehr schwach und ich glaube, die WWE hat auch den Eindruck, dass man mit Alberto Del Rio als Champion Raw nicht sozusagen keine Ratings bei Raw zieht. Deshalb glaube ich CM Punk. Ich habe den Eindruck, CM Punk ist wirklich hat eine herausragende Rolle und mehr Promos und alles als Alberto Del Rio bei Raw. Ja, das ist richtig. Man hat den Eindruck, wenn man das nicht wüsste, wer Champion ist, würde man glaube ich eher auf CM Punk als auf Alberto Del Rio tippen. Ja, man wird wahrscheinlich irgendwie auf John Cena tippen, weil der meistens die Titel hat, aber ansonsten ist es schon richtig. Ja, wenn man John Cena mal wegnehmen würde, wenn man jetzt nur die beiden nehmen würde. Ja, klar. Ja, ich tippe natürlich auch auf CM Punk. Ich würde mir das wünschen und man muss auch sagen, ich glaube, es war bei der letzten Raw, nee, dann war es bei der letzten SmackDown. Auf jeden Fall ausnahmsweise sah der Rio da am Ende mal ziemlich gut aus und hat Punk fertig gemacht. Dementsprechend nochmal der letzte Aufbau vor dem Pay-Per-View, um zu zeigen, huch, der Rio sah so gut aus, der könnte gewinnen und dann den CM Punk den Titel zu geben, das macht natürlich Sinn. Ich wünsche mir übrigens dieses Match in den Main-Event, nicht das mit The Rock, und dass dann CM Punk am Ende den Titel gewinnt und dann es endet mit einem jubelnden CM Punk in einem ausverkauften Madison Square Garden. Der Madison Square Garden wurde ja übrigens restauriert, renoviert und so weiter. Der sieht ja jetzt ganz anders aus, hoffentlich. Ja, wollen wir mal sehen. Ach, das kriegen wir dann zu sehen. Also ich hatte das vorher schon mal gelesen und so groß wie das Aal angekündigt wird, der muss jetzt sehr schön aussehen. Ich bin mal gespannt, obwohl man weiß nicht, ob man viel davon sieht oder ob das, ich hoffe nicht, dass sie das dann so gebaut haben, dass das aussieht wie jede andere Halle auch, dann ist es ein bisschen langweilig. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wird sehr schön aussehen. Ja, werden sehen. So, dann haben wir noch so ein Weltklasse-Match auf der Card, was wir natürlich auch unbedingt tippen wollen. So, beim letzten Pay-Per-View haben sie den Ring zerstört. Heute stehen sie direkt nochmal auf der Karte. World Heavyweight Championship Match, Mark Henry gegen The Big Show. Mark Henry ist natürlich Champion. Ich darf anfangen zu tippen. Ja, da gibt es ja noch die Sache mit Daniel Bryan, der bei SmackDown noch erstmal direkt am Anfang von Mark Henry ordentlich fertig gemacht wurde, Backstage, und dann wurde er direkt in die Halle so reingetragen und so weiter. Die Frage ist jetzt, ob Daniel Bryan irgendwas da bei Survivor Series, ob da irgendwas mit passiert, der ist nicht auf der Card, dementsprechend könnte da durchaus was passieren. Und ich weiß nicht, gegen Big Show, das macht eigentlich wenig Sinn, da müsste einer der beiden Heel turnen und ich kann mir das, ich weiß nicht, Daniel Bryan als Heel, na, ich weiß nicht. Kann ich mir momentan noch nicht so fantastisch vorstellen. Ich tippe darauf, dass Henry den Titel behält. Dann ist das hier vorbei. Henry soll den Titel auch gerne noch behalten und vielleicht gibt es da noch irgendwas mit Daniel Bryan, dass er nochmal reinkommt und das nicht schafft und so weiter. Oder er casht jetzt wirklich ein und wird nicht Champion und dann ist es vorbei und Ende aus. Ich hätte mir das eher für WrestleMania gewünscht, muss ich sagen. Ich finde das schade. Ich würde auch auf Mark Henry tippen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass Big Show so von den Promos her sehr, sehr gut ist. Und wenn man Big Show einen nochmal einen Titelrun geben wollte, dann wäre jetzt wahrscheinlich die richtige Zeit. Aber nichtsdestotrotz finde ich dann Mark Henry doch noch ein bisschen überzeugender als hier. Und ich hoffe nicht, dass die jetzt sagen, wir wollen Daniel Bryan nicht bei WrestleMania im Titelkampf haben und dass sie dann sagen, komm, wir lassen jetzt Daniel Bryan am Ende den Koffer eincashen, weil ich würde vermuten, dass dann Daniel Bryan gegen Mark Henry der Erste ist, der es nicht schafft, mit dem Money in the Bank Koffer den Titel zu gewinnen. Ich hoffe, dass das alles nicht passiert, würde das aber nicht ausschließen. Ja, es geht mir genauso. Aber ich denke auch leider, dass Daniel Bryan der Erste wird, der den Koffer nicht erfolgreich eindeckt. Ja, man muss, also ich hoffe immer noch, dass er, es ist ein bisschen blöd, dass er das angekündigt hat mit WrestleMania, ne? Ja, ich hätte das sehr gerne gesehen. Ich weiß nicht, was das jetzt für einen Sinn macht. Einen großen Teil der Spannung von dem Koffer wegnimmt. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass er dann bei WrestleMania vielleicht zumindest ein gutes Match zeigen kann. Es gab ja mal vor längerer Zeit, ich glaube, das war auch ein Titelkampf, ne? Da gab es doch mal Batista gegen Undertaker und die haben sie doch auch in die Mitte der Karte gesetzt. Das war WrestleMania 23 in Detroit. Aber das war ein hervorragendes Match und dann hoffe ich, dass ich vermute, wenn Daniel Bryan tatsächlich WrestleMania einen Titelkampf hat, dass sie das so ähnlich platzieren auf der Karte, dass er dann aber ähnlich wie damals Batista und Undertaker eines der besten Matches des Abends dann zeigen dürfen, dass sie genug Zeit dafür bekommen. Ich glaube leider nicht, dass Daniel Bryan ein Titelmatch bei WrestleMania bekommt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der überhaupt auf die Card kommt. Wir wollen mal sehen. Also wenn er das jetzt nicht vorher einlöst, dann hat er natürlich den Koffer noch. So, es gibt neue Twitter-Information. Hier, Mike The Miz, also The Miz, hat getweetet. They say you haven't made it till you sell out the Garden tonight, Survivor Series. Check that one off the list along with beating Cena and Rock. So, haben wir das auch wieder hier verlauten lassen. Ja, super. Mann, diese Tweets, die machen mich ganz heiß auf Survivor Series. Also, je mehr ich diese Tweets vorgelesen bekomme, desto näher komme ich dem Einschlafen. Ich finde es sehr unterhaltsam. Ich finde das super. So, Eve Torres hat anscheinend auch nichts anderes zu tun, als andauernd irgendeinen Mist zu tweeten hier. Sind wir eigentlich jetzt mit den Tipps schon durch, vollständig, oder kam da noch irgendwie ein Match? Ja, man könnte es vergessen, aber es kommt noch ein Match. Cena und The Rock, John Cena und The Rock nennen sich die beiden auch, treffen auf Awesome Truth. Was ich bei diesem Match gerade dachte, als ich das aufgeschrieben habe, wenn die das wirklich in ein Main Event packen, was ja leider wahrscheinlich ist, die müssen sich echt dran halten, dass das Match nicht zu schlecht wird. Also es wird wahrscheinlich durchaus unterhaltsam, alleine von der Atmosphäre, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, ja, ich weiß nicht, Cena und The Miz, das war bei WrestleMania jetzt auch nicht so der Wahnsinn. The Rock ist jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade so der da so technisch fantastische Match hinlegen kann. R-Truth, die müssen echt Mühe geben sich. So. Du darfst übrigens auch anfangen zu tippen, ich will jetzt gar nicht so weiter erzählen. Also ich denke mal, das Match wird ja irgendwie aufgebaut, weniger wer gewinnt, wer verliert, sondern es geht ja in dem Match scheinbar eher darum, ob sich John Cena und The Rock in diesem Match als Tag Team verstehen oder ob sie sich dann anfangen, irgendwann während des Matches gegenseitig zu prügeln. Wenn es tatsächlich danach ginge, dann müssten eigentlich The Miz und R-Truth gewinnen, während sich halt irgendwie Cena und The Rock in die Wolle kriegen. Dann müssten die diese Situation irgendwie ausnutzen und dann sozusagen einen Sieg einfahren oder müssten sich dadurch, dass sie verloren haben, Cena und The Rock weiter streiten. Ich kann mir aber vorstellen, und von daher müsste man eigentlich auf den Sieg von The Miz und R-Truth tippen, ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich WWE so dämlich ist, dass sie diese Storyline trotzdem machen, dass sich Cena und The Rock zerstreiten, dass sie aber trotzdem so quasi im nebenbei noch Mist und Artus auch schlagen. Deshalb ist das für mich schwer zu tippen. Ich tippe jetzt mal darauf, dass tatsächlich die Logik gewinnt und dass dementsprechend The Mist und Artus gewinnen und John Cena und The Rock sich zerstreiten und dann das Match zwischen den beiden bei WrestleMania dadurch weiter aufgebaut werden kann. Das kann ich mir bald nicht vorstellen. Die kündigen das so groß an und machen dieses einmal und nie wieder. Die machen diese einmal und nie wieder, kündigen das groß an und dann verlieren die beiden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auch wenn das mehr logischer wäre, dass die beiden sich dann irgendwie gegenseitig angehen und so weiter. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich tippe auf Cena und The Rock und danach gibt es dann wahrscheinlich noch irgendwie Rock Bottom gegen Cena oder andersrum. Ja. Ich will nur wirklich hoffen, dass sie sich Mühe geben und das Match unterhaltsam wird. Aber ich, wollen wir mal gucken. Gespannt. Ich muss allerdings sagen, von den Matches her, ich habe keine besonders hohen Erwartungen an Survivor Series, weil es auch sehr schlecht aufgebaut worden ist. Ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, dass ich positiv überrascht werde und es hoffentlich trotzdem ein interessanter Pay-Per-View wird. Ich glaube, vieles hängt von Dolph Ziggler ab. vieles hängt von Dolph Ziggler ab. Nee, das glaube ich nicht. Aber wenn zwei Matches ist und diese beiden Matches könnten das Ganze vom technischen Wrestling her so ein bisschen nach oben pushen. Weil ich glaube, das ist bei dem Main Event so ein bisschen so, wie du es auch schon beschrieben hast, dass es schwierig wird, das daraus ein wirklich gutes Match zu machen. Also ich traue den vier Teilnehmern, so wie sie da jetzt zusammengewürfelt sind, im Maximalfall, wenn alles super läuft, 3,5 Sterne dazu. Viel mehr traue ich dem nicht zu. Ja, also Ziggler, der ist für das einige Match natürlich wichtig. Für das Survivor Series Elimination Match, da gibt es auch genug andere Leute, die da... Ja, das sehe ich auch. Also das ist so, aber da stelle ich mir durchaus vor, dass zwischen Orton und Dolph Ziggler da einige schöne Sequenzen sind. Aber da sind noch andere. Aber das Dolph Ziggler gegen John Morrison, das könnte ein wirklich gutes Match werden. Ja, wobei ich mich da nicht so riesig drauf freue. Ich möchte eigentlich lieber Zack Ryder sehen. Vom Match her finde ich die Paarung mit John Morrison besser. Ja. Zack Ryder ist so ein... Aber John Morrison ist so jemand, der interessiert mich momentan wirklich... Kader, aber nicht mehr. Und auch vom Wrestling her kann er mit John Morrison nicht mithalten. Ich habe gehört, Zack Ryder, der hatte bei The Raw in Boston, hatte der noch ein Dark Match danach. In einem Dark Match wurde der mehr bejubelt als alle anderen Leute also während Raw. Mehr als John Cena, mehr als The Rock, mehr als alle anderen. Ja, kann ich nicht verstehen. Also so toll finde ich das Gimmick jetzt auch nicht. Ich finde es auch fantastisch, also und John Ross ist momentan jemand, der interessiert mich nicht mehr so wirklich, es passiert nichts mehr mit dem und so weiter, der ist irgendwie so ein bisschen noch runtergegangen, wahrscheinlich geht er dann ist auch egal und so weiter, naja. Nee, an der Stelle muss ich sagen, von der Storyline her gebe ich dir recht, ist da nicht viel, aber an der Stelle bin ich dann auch so jemand, der sagt, ist mir auch egal, die Storyline, solange ich dann an der Stelle ein richtig gutes Match so im 4-Sterne-Bereich sehe, kann ich mir so ein Match auch mal als Match an sich, ohne großes Drumherum von Storyline. Da ist klar, wer der Face und der Heel ist und das reicht mir dann auch aus. So, Thomas, es ist Zeit für den Witz der Woche. Wie, du Ja, okay, wir können noch ein bisschen was anderes machen. Du könntest mir mal erzählen, welche CD hörst du momentan am meisten? Oh, ich habe im Moment eigentlich gar keine eine CD, die ich am meisten höre. Dann nenne einfach ein paar mehr. Ich habe mir aber am Wochenende eine neue CD gekauft. Ja, raus damit. Und zwar ist das von Martin Grubinger, Drums and Chant. Und das hat damit zu tun, dass ich das quasi als Vorbereitung zu einem Konzert, der gibt am 14. Dezember hier in Hannover im Kuppelsaal ein Konzert. Das ist ein Schlagzeuger. Der gilt so als einer der besten Schlagzeuger im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, der kommt aus Österreich. Und ich habe mal mit dem Interview bei 1Live, in dem 1Live-Podcast gehört. Und das fand ich sehr faszinierend. Also kommt eigentlich aus der klassischen Musik, bringt da aber so ein bisschen jüngere Elemente mit rein, gilt so ein bisschen als junger Wilder der Klassik. Und die CD habe ich jetzt gehört am Wochenende, weil ich mir die neu gekauft habe. Ja, das ist jetzt deine Musikrichtung. Nee, Klassik ist jetzt noch nicht so mein Ding. Ich hoffe, es wird auch nie was, aber naja, wir haben uns da ja schon etwas drüber unterhalten. Wieso hoffst du das? Willst du unbedingt dumm bleiben? Ja, was heißt hier jetzt dumm bleiben, Klassik? Also, ich kann mich jetzt auch gerne an den ganz vielen Alternative-Sachen, die ich jetzt schon höre, dranhalten und ich glaube, das muss man jetzt auch nicht als dumm verstehen. Nee, aber man kann ja sagen, es interessiert mich jetzt nicht, aber dass man sagt, ich hoffe, dass es mich nie interessieren wird, ist doch, dass man sagt, okay, ich will mit einer Welt, an der ich mich bisher nicht auskenne, grundsätzlich mich nicht auseinandersetzen. Naja, was heißt nicht auskennen? Also und das auch für die nächsten 70 Jahre. Ja, sehr gerne, das würde mich freuen. Ne? Ich weiß natürlich, wie es klingt. Das finde ich eigentümlich, dass man hofft, in einem bestimmten Bereich niemals etwas zu lernen. Ja, was heißt lernen? Ich weiß nicht, ich weiß ja, wie es klingt so ungefähr und ich weiß, dass das nicht unbedingt mein Ding ist. Und zumindest aus der heutigen Sicht würde ich sagen, dass mich das wohl hoffentlich nie interessieren wird, was wahrscheinlich etwas überspitzt gesagt ist, aber auf jeden Fall momentan nicht wirklich Interesse dran. Wieso denn hoffentlich? Das Wichtige ist ja, dass du sagst, im Moment und heute interessiert es mich nicht und ich sehe im Moment auch nicht, dass mich das interessiert, aber wieso denn hoffentlich? Das möchte ich nicht näher erklären. Das möchten wir gerne mal überspringen. Weil du es nicht kannst. Doch, natürlich. Was hörst du denn? Glaube ich nicht, aber ist ja auch egal. Was hörst du denn zurzeit für eine CD? Ich höre momentan sehr gerne Ceremonials von Florence and the Machine. Das wird dich etwas überraschen. Aber ich muss sagen... Letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du gesagt, die ist ganz nett, aber nichts Besonderes. Ja, genau, das dachte ich dann noch und dann habe ich die ein paar Mal gehört und ich muss sagen, die lief jetzt über die ganze Woche, lief die nur und das ist wirklich ein fantastisches Album. Da kann ich echt nichts anderes zu sagen, das ist wunderschöne Musik und... Mit etwas opernhaftem Gesang. Ja, das ist korrekt. Die Oper ist ja eine klassische Musikrichtung, wie du weißt. Das ist richtig. Ich habe auch kein Problem, wenn in Alternative Pop und so weiter gewisse klassische Merkmale mit drin sind, aber nur Klassik muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Ja, ich werde noch mal, nicht, noch nicht. Klassische Musik ausleihen. Ja, mach das bitte mal, mach das bitte also mal. Ich glaube tatsächlich, dieses Konzert von dem Grubinger, wenn das so ist, wie ich mir das ungefähr vorstelle, das ist ja jetzt auch nicht so das traditionelle Programm, das könnte mindestens als Konzert dich auch interessieren. Das muss wohl eine sehr, sehr aufwendige Show sein und mitunter auch sehr, sehr wilde und dynamische Show, wo der dann auch von Percussion-Instrument zu Percussion-Instrument da ziemlich wild rumspringt und dann teilweise da andere Musikrichtungen reinmischt. Aber da bin ich mal gespannt, wie das wird. Okay, dann bitte ich dich jetzt... Da werde ich dann darüber berichten. Ja, gerne. Dann bitte ich dich jetzt gerade mal darum, leihe mir doch bitte demnächst mal eine Klassik-CD aus und dann darfst du mir mal erklären, was ich daran finden soll. Ja, ich gebe dir die mal, oder ich gebe dir mal eine, ich suche mal eine aus und dann kannst du dir die anhören und dann kannst du dir überlegen, ob das gefällt oder nicht. Ja, mach das bitte. Werde ich machen und werde ich dann auch wirklich mal drüber nachdenken. Hast du denn eigentlich den Main Event dieser Show schon angekündigt? Ja, es gibt noch gleich einen Witz der Woche von Thomas. Thomas hat wieder riesige Mengen an Geld reingesteckt, um einen Witz der Woche zu finden. Ich habe ihn jetzt fast schon wieder vergessen. Wann kommt denn der Witz der Woche? Up next, das heißt so viel wie in 5 Minuten. Achso, und was ist bis dahin noch? Sag mir doch bitte noch, was du liest. Wir möchten jetzt ja gerade mal alles durchgehen. Achso, ja, ich habe gerade gestern beendet Habibi, das ist der neue, ja, ich muss sagen, Comic-Roman, muss man dazu wohl sagen, von dem Craig Thompson, der davor Blankets geschrieben hat. Und das ist wirklich so ein 650-Seiten-Wälzer, wo es, ja, das ist so eine Geschichte zwischen zwei Leuten. So ein bisschen ist es auch die Geschichte zwischen Christentum und Islam, also sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr gut gezeichnet. Nicht so gut wie Blankets, aber trotzdem sicherlich ein Ereignis. Haben sie bei uns im Comicladen übrigens mit einem Druck eines dieser Bilder aus dem Comic mit einem Autogramm von dem Autor verkauft, was auf, also dieser Druck ist auf 500 Exemplare, glaube ich, limitiert. Okay. Habe ich aber noch keinen Rahmen für, werde ich mir irgendwann hier in die Bude hängen. In die Bude hängen. Ja. Hat mir eigentlich, obwohl es wie gesagt nicht so gut wie Blankets war, wie gesagt, 650 Seiten so an einem Tag mal weggelesen, dann muss es schon nicht ganz schlecht sein. Dass du diesen Satz nochmal sagst, irgendwie sowas in die Richtung, das ist auch, ich mir nie erträumt, werde ich mir da mal in die Bude hängen. Wieso? Fantastisch. Es, ja. Es klingt fast so umgangssprachlich für dich. Ja, normalerweise hätte ich das vielleicht anders formulieren sollen, aber ich versuche mich an dein Sprachniveau anzupassen. Werde ich mir dann in die Bude hängen. So, was liest du denn gerade, Mirko? Das kam richtig gut. Eieiei. So, ich lese gerade, ich lese momentan mal wieder was im Kindle, da habe ich auch hin und wieder mal starke Lust zu, also mache ich das. Okay, kompakt. Ja, die lese ich eh jeden Morgen. Ach so. Hattest du übrigens von dem neuen Buch von dem Herrn Wolfgang Herrndorf gelesen? Ja. Sand. Gibt's leider auch nicht auf dem Kindle. Habe ich auch gesehen, dass, als ich das gelesen habe, da ist dir das aufgefallen, da war in der Welt zweimal dieselbe Kritik an zwei verschiedenen Tagen zu dem Buch. Eine sehr positive Kritik. Ich habe das Buch am Wochenende im Buchladen auch kurz in der Hand gehabt. Mhm. Das ist ja auch so eins mit sehr, sehr kurzen Kapiteln, was man wahrscheinlich schnell weglesen kann. Habe es dann aber nicht gekauft, weil ich dachte, erst habe ich mir gedacht, kauf es mal, dann kannst du es lesen und zu Weihnachten an Mirko weiter verschenken. Und dann dachte ich mir aber, nee, das kauft er sich bestimmt selber auch. Das ist keine so gute Idee. Und dann habe ich es liegen gelassen und gesagt, ach komm, warte noch mal. Zwei, drei Wochen hast du so noch den Comic von dem Greg Thompson. Und, zwei, drei Wochen, wenn es dann in zwei, drei Wochen von dem auf dem Kindle erscheint, dann werde ich mir das für den Kindle besorgen. Ich glaube, das werde ich mir lieber als gebundenes kaufen. Das kann man gut wieder verkaufen. Naja. Ja, ich verkaufe ja Bücher nicht so gerne. Das ist mir zu aufwendig mit der Verpackung. Da habt ihr es mit ein bisschen einfacher mit euren direkten Kontakten in die Poststelle. So, ja, ich lese momentan von Mike Croft Tief. Das ist so ein Umweltthriller, der liest sich sehr schön und der ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Sagt mir gar nichts. Nee, mir vor kurzem auch noch nicht. Ist das ein amerikanischer Autor oder was ist das? Da würde ich mal ganz sicher von ausgehen. Ich kann mal ganz kurz gucken. Lalalala, steht hier gar nicht. Sprache Deutsch. Ja, keine Ahnung. Der Name klingt sehr amerikanisch. Hast du das Buch von dem Don Winslow, was du neulich bekommen hast, schon angefangen? Ja, das habe ich gelesen. Und, wie war das? Das war sehr interessant. Vor allem, das schaue auch wieder hervor, das war so sehr, sehr umgangssprachlich auch geschrieben. Mhm. Und das konnte man auch so weglesen eigentlich. Sehr kurzen Kapitel. Also das war nicht perfekt für die Werbepausen. Das war nicht so schwierig wie Crash jetzt, wenn du sagst, Umgang. Nein, auf keinen Fall. Das ist gar nicht schwierig. Das ist ober einfach gewesen. Das ist. Hast du das schon weiterverkauft? Nee, das ist noch hier. Das kannst du gerne auch nochmal haben. Das könntest du mir mal leihen. Ich habe neulich schon mal überlegt, ob ich mir das einfach kaufe, aber dann dachte ich, nee, das frage ich erstmal. Das muss ja dann nicht sein. Ja, kannst du haben. Und dann hattest du noch dieses mit der Giraffe, der Hals der Giraffe. Ja, das hatte ich noch nicht angefangen. Da hatte ich mich dann umentschieden davor. Bitte nochmal was? Da hast du dich umentschieden davor? Ja, ich hatte dann statt dem Giraffenbuch hatte ich dann das Don Winslow Buch angefangen. Ah, okay. Nee, und dann habe ich heute noch ein neues Hörbuch angefangen von Audible. Und zwar gibt es bei Audible jetzt eine Reihe, die nennt sich Beasthouse Chronicles und da ist jetzt Teil 1 rausgekommen. Und zwar in dieser Reihe werden jetzt die früheren Anfänge von Richard Layman als Hörbuch veröffentlicht und da gab es jetzt das allererste Buch von dem Herrn Layman, Der Keller, als Hörbuch, knapp 7 Stunden ungekürzt und da habe ich jetzt heute mal endlich mal angefangen und das Sehr interessant. Ja, das ist nicht mal eine Richtung. Aber ja, das wissen wir. Muss man so, jeder so das, was er für sich gern gibt. Und ich habe gesehen, dass John Grisham, das neue Buch, das gibt es jetzt auch nicht als Hörbuch, wahrhaftig auf Audible. Hatte ich auch nicht mehr mitgerechnet. Habe ich direkt mal als Bookmark gesetzt. Hast du ein Audible-Abo oder kaufst du die dann per Einzelpreis? Die habe ich jetzt wahrhaftig wieder. Da hast du wieder ein Abo. Ja, habe zuletzt wieder so ein bisschen nach Hörbüchern war mir wieder. Ich hatte das Jurassic Park da ja jetzt gehört und jetzt das Keller. Nee, das mache ich nicht so gern, weil ich ja sehr viel Podcasts höre und dann habe ich sozusagen genug gesprochenes Wort schon und dann lese ich lieber die Bücher, statt sie zu hören. Podcasts höre ich eigentlich gar nicht, dementsprechend höre ich ja Bücher und Musik. Ja, das macht ja dann auch Sinn, ne? Da hat man ja, wenn man keine Podcasts hört, dann hat man ja die Zeit für Sprachgeschichten, für solche Hörbücher. Genau. So, was ist denn eigentlich jetzt der Main Event? Der Main Event ist ab next, das heißt jetzt sofort Thomas Witz der Woche. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, das ist natürlich... Jetzt hat er den über die Sendung hinaus vergessen. Und Mirko muss bei dem Witz mitmachen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ach Mist, den kenne ich, der habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, sag mal. Ein Sattelschlepper. Ach. Ich finde den super, den Witz. Okay. Da hätte ich mir aber jetzt ein bisschen mehr Reaktion auf deiner Seite erwartet. Oder kannst du jetzt nicht mehr moderieren aufgrund der Lachanfälle? Ja, genau so ähnlich. Muss ich den erklären? Den muss ich aber nicht erklären, den Witz, oder? Nee, er wirkt nach. Er kommt so langsam. Cowboy ohne Pferd ist schon klar, ne? Ja, kommt. Und Sattel auf dem Pferd und ohne Pferd? Sattelschlepper? Ist eigentlich ganz gut. Gut, also, dann wollen wir mal zum Ende der Sendung kommen. Ja, es war wieder eine fantastische Sendung, muss man sagen. Gibt's nächste Woche, also übernächste Woche gibt's wieder Witz der Woche. Und die Sendung heißt natürlich Sattelschlepper. Achso, nicht. Nee, ich hab mir jetzt gerade schon ein bisschen was aufgeschrieben. Achso, dann so. Ja, dann wollen wir mal zum Ende der Sendung kommen, ne, Mirko? Sollte man machen, ja. Könnte man mal. Es ist schon wieder viel zu lang geworden. So, Thomas, du darfst ja eigentlich immer Schluss machen, also dementsprechend darfst du das auch heute.